So, Adrian, wir sind hier in Kandel, in Rheinland-Pfalz. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du eigentlich jetzt hier heute? Ja, ich habe mich ganz spontan entschieden, an einem sehr coolen und interessanten Laufformat teilzunehmen, und zwar an dem Backyard Ultra hier in Kandel. In Amerika eigentlich schon länger und mit großer Serie am Start. Jetzt in Europa setzt es sich auch mehr und mehr durch. Das Ganze von dem Lazarus, der auch die Barclay-Marathons erfunden hat, hat auch das fiese Ding erfunden. Es geht darum, dass man hier eine Runde von 6,7 Kilometern bewältigen muss, zur vollen Stunde immer. Und dann hat man die restliche Stunde Zeit, sich zu erholen, und steht zur vollen nächsten Stunde wieder am Start. Und das geht so lange, bis ein einziger übrig bleibt. Oder bis nur noch einer steht. Bis noch einer steht, genau. Ja, mit diesen einleitenden Worten von unserem Host, Mithost Adrian, geht's direkt in die Episode 116. Wir haben eine kleine andere Konstellation, aber es war vor zwei Tagen ein sehr, sehr großer Tag für Adrian. Denn der ist mit am Start. Hallo Adrian. Hallo. Und wir haben heute nicht einen Thomas, aber einen, der in seiner Leistung im Nichts nachsteht, der vor gut einer Woche den Supertrail mit Bravour hinter sich gebracht hat und dann nochmal eine richtig, richtig krasse Leistung, über die wir gleich sprechen wollen, beim Last Man Standing in Kandel. Oder wie würdet ihr... Backyard Ultra. Genau, Backyard Ultra kann man es auch nennen. Hallo Steffen. Hallo, grüß euch zusammen. Kannst du dir nochmal ganz kurz vorstellen, wir hatten dich schon mal beim 100er, ich weiß gerade leider nicht, welche Episode, aber der Adrian könnte mir vielleicht aushelfen. Ich bin gerade jetzt quasi live am Suchen, aber wie du sagst, der Steffen war auch schon bei uns drin. Damals, also vor rund ein Jahr war das, oder Steffen? Also, müsste das war ziemlich genau hingekommen. Ja, es war auch kurz nach dem Zugspitz, damals Ultra, also auch wirklich genau. Die Langversion. Vor ziemlich genau einem Jahr, vielleicht 11 Monate oder was. Genau, ja, ja. Ja, und wie ihr schon hört, Steffen macht das nicht zum ersten Mal, der läuft einfach mal 100 da, 60 hier und so weiter. Aber stell dich mal ganz kurz vor, Steffen. Ja, einfach mal so, es ist auch was anderes, aber ja. Steffen aus Bad Homburg, 43 Jahre inzwischen alt, damals noch knackig 42 oder sowas in der Art. Ultralaufen seit ein paar Jahren inzwischen schon, ich weiß nicht, 3-4 Jahre, sowas um den Dreh. Aber sowas wie jetzt die letzten 2 Wochen ist dann doch nicht alles andere als alltäglich, sage ich mal. Das war doch schon sehr intensiv, aber da sprechen wir ja gleich drüber. Genau. Definitiv. Gut, Adrian, kommen wir erstmal zu dir, denn du hast hier auch mal, der Leistung steht ja eigentlich nichts nach, denn du hast es mal ganz, ganz, ganz spontan hier auf die Beine gezogen. Wir haben ja nachher nochmal einen etwas längeren Einspieler kurz nach dem Race von dir. Wie bist du nochmal drauf gekommen? Was ging dir da durch den Kopf, dich überhaupt daran anzumelden? Das ist doch Wahnsinn. Also von Backyard Ultra habe ich hier und da schon mal was gehört. In Amerika ist das eigentlich schon ein recht großes Ding und kommt, ich würde sagen, immer stärker hier nach Europa. Vor einer Woche beim Zugspitzlauf am Freitag haben wir ja den Steffen bei der Besprechung zum Zugspitzlauf getroffen und kurz drüber gequatscht, beziehungsweise der Steffen hat uns mal erzählt, also nach dem 60er bin ich nächste Woche beim Backyard Ultra in Kandel. Stopp, ganz kurz, ich muss hier nochmal einhaken, denn das war nämlich gar nicht so, du warst nämlich für den Ultra gemeldet, gell? Eigentlich, ja. Ursprünglich war ich für den Ultra gemeldet, ganz genau, ja. Da warst du auch nicht so ganz böse, dass es ausgefallen ist, oder? Ambivalenz, wie gespalten. Einerseits schon natürlich ein bisschen böse. Ich meine, der Ultra hatte, oder die 100, hatten so ein bisschen den Sinn, auch als Qualifier zu dienen für andere Rennen. Okay. Hat jetzt so nicht stattgefunden. Aber gut, im Hinblick auf den Backyard, ja, nicht so richtig böse. Das ist schon richtig, ja. Aber dann lass uns mal ganz kurz da bleiben. Wie hast du es denn im Nachhinein empfunden, dass es jetzt ausgefallen ist? Weil es hat ja dann doch ganz schön, kam was runter. Es war richtig, dass er verkürzt wurde. Also das unterschreibe ich sofort. Ich denke, was da wetterbedingungsmäßig abgegangen ist, man kann sich ja nicht nur an den Spitzenleuten orientieren. Da sind ja auch noch ein paar andere unterwegs, zu denen ich mich ehrlich gesagt auch zählen würde. Und wir sind da ja auch deutlich länger einfach dann in den Bergen als die Spitzengruppe. Und irgendjemand muss eine Entscheidung treffen und ja, better safe than sorry, lieber sicher gehen, bevor da irgendwas schief geht. Was danach in der Presse stehen würde, das will, glaube ich, keiner haben. Von daher, alles gut. Genau, und das war die Meinung eines Betroffenen. Von daher gehe ich jetzt wieder zum Adrian, den ich rüde unterbrochen habe. Kein Ding. Na, auf jeden Fall haben wir uns am Freitag so drüber unterhalten. Und beim Thema Backyard Ultra habe ich doch schon ein bisschen größere Ohren gekriegt, beziehungsweise die dann gespitzt, und war dann wirklich sehr interessiert, so dass ich nach dem Wettkampf nochmal einen Steffen kontaktiert habe und ihm gefragt habe, ob der vielleicht einen Link zu dem Wettkampf hat. Was er mir dann auch prompt zugeschickt hat, samt der Mitteilung, wenn du Bock hast, die haben noch 2 Startplätze frei. Da sind 2 Leute verletzungsbedingt ausgefallen. Und da kam ich echt ins Grübeln. Da habe ich gedacht, oh, das wäre schon cool. Das wäre echt nicht schlecht. Und das war Montag. Ne? Das Rennen war ja jetzt am letzten Freitag, also vorgestern. Und wir haben uns ja am Montag kurz unterhalten, und am Dienstag habe ich mich dann tatsächlich nach Rücksprache mit meiner Frau da für den Wettkampf angemeldet, und ich bereue es kein Stück. Du sagtest was von Limitierung, aber wie viel war es denn limitiert? Ich glaube, es hätten 30 mitmachen können. Steffen, verbessere mich nochmal, wenn ich dir jetzt irgendwie Unsinn erzähle, aber irgendwann, also so von 30 wäre irgendwie möglich, höchstens mal. Dann gemeldet waren irgendwie 25, 26, und im Endeffekt waren 19 am Start. Genau, also ursprünglich auf 30 begrenzt. Es ist natürlich auch schwierig, sowas. Es war ja eine Ersttat quasi in der Form, die Erstaustragung. Ist natürlich schwierig, sowas zu organisieren, und von daher hatte das erstmal, soweit ich das mitbekommen habe, auf 30, wie du sagst, Adrian, begrenzt, um einfach erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ja, aber tatsächlich gab es dann doch den einen oder anderen Ausfall. 19 noch am Morgen, und dann ist, glaube ich, einer ja auch nicht gestartet, sodass wir dann tatsächlich sogar nur in Anführungsstrichen mit 18 Leuten ins Rennen gegangen sind. Genau. Ja, und dann nahm das Ganze ihren Lauf. Also ich meine, zum Modus beziehungsweise zu den Spielregeln habe ich ja im Vorfeld, ne, im Einspieler so ein bisschen was gesagt. Ich muss schon sagen, das ist schon mal was ganz was anderes. Also diese Art zu laufen, ja, ist schon irgendwie schon sehr speziell. In so einer kleinen Gruppe zu laufen, ist schon ganz speziell. Also das Ganze drumherum hat mir gut gefallen. Und ja, es war, also ich muss schon sagen, also das werde ich nicht nur deshalb, weil es mein erster Ultra ist, immerhin wahrscheinlich in Erinnerung behalten, sondern auch, weil das schon eine andere Art von Wettkampf ist. Bevor wir jetzt überhaupt mal aufs Rennen kommen, also was waren denn eure Gedanken, was nehme ich alles mit, denn es kann ja ganz lange gehen, es kann ja auch über Tage gehen, es kann ja aber auch nicht so lange gehen, und da stellt man sich die Frage, was braucht man alles, was ist denn alles so mitzunehmen am Anfang. Also ich war schon echt, als ich dann später dazugestoßen bin, überrascht, was die Leute alles so am Start hatten. Die waren natürlich auch ein bisschen vielleicht auch andere längere Distanzen gewöhnt, aber es war schon, ja, stellenweise hat man ja gesehen, oder ich sag mal so, mit dem Ausgang, zu dem wir später kommen, hat man ja gesehen, dass man auch auf verschiedene Wetterbedingungen dann halt auch gefasst sein muss. Steffen? Also ich hab tatsächlich so ziemlich alles mitgenommen, was irgendwie ansatzweise mit Laufen und Sport zu tun haben könnte und was der Schrank hergegeben hat. Also tatsächlich erstmal Bekleidung von mehreren, ich sag mal kurzärmelig, oben wie unten, damit man zwischendurch einfach mal tauschen kann. Natürlich mehrere Paar Socken, insgesamt 3 Paar Schuhe, wobei ich dann am Ende nur 2 Paar genutzt habe. Ein bisschen Medizinzeug, also Salben und Cremes und so, und dann natürlich jede Menge Verpflegung, Getränke, was weiß ich, so Fruchttees oder irgendwas, um einfach mal was anderes auch schmecken zu können. Es war schon absehbar, der Kalorienverbrauch ist natürlich nicht so hoch, wie jetzt vielleicht bei irgendeinem schnellen, intensiven Rennen. Lukas, dein Marathon als Beispiel. Da ist natürlich auch die Nahrungsaufnahme dann ein bisschen eine andere. Aber nichtsdestotrotz habe ich alles mitgepackt, was ich noch an Gels da hatte, an ISO da hatte. Einfach nur, wie ihr sagt, um die Sicherheit zu haben, nicht wegen sowas dann irgendwie am Ende dazustehen und eventuell ausscheiden zu müssen. Und von daher lieber mehr als zu wenig. Weiß nicht, Adrian, wie hast du es gemacht? Ja, im Endeffekt fast genauso. Ich hatte zwei Paar Schuhe dabei. Ich wollte 3 Lunden lang die tauschen. Bin dir damit auch auf die Nerven gegangen, Steffen. Hab dir das auch schon, glaube ich, 1-2 Mal gesagt. Ah, eigentlich wollte ich die Schuhe wechseln und eigentlich wollte ich das und das. Meinen Gels eingepackt. Also eigentlich wie bei dir auch. Ne? Bei mir halt so mit der kleinen Besonderheit. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und im Endeffekt, ich meine, ich verrate jetzt nichts Neues, wenn ich sage, ich habe 10 Runden ausgehalten. Ich wusste überhaupt nicht, halte ich jetzt 3, 4, 5, 6 Runden aus? Also ich bin wirklich anfangs gar nicht von 10 ausgegangen, weil dann heißt es ja, ne, bei einer Runde von 6,7, dass ich schon da jetzt bei 67 Kilometer wäre. Das war zu dem Zeitpunkt für mich wirklich, also die Tage davor irgendwie undenkbar. Ne? Also ich habe mir gedacht, du bist ja in den letzten 4 Wochen, bist du im Schnitt so um die 50 Kilometer gelaufen. Schaust du einfach mal, gehst in den Wettkampf rein und guckst mal von Runde zu Runde, wie es läuft. Und es lief eigentlich bis zu der 9. Runde ganz gut, aber dann kam es aber wirklich gewaltig. Genau, und wie es dem Adrian ergangen ist und wie es nach dem Rennen, hören wir doch mal jetzt kurz rein und dann hören wir uns wieder. Gut, einige Stunden später. wie war es denn so für dich? Erzähl mal, bist du jetzt raus? Schilder mal deine kurzen Eindrücke hiervon. Super geil war es, also kann ich nicht anders sagen. Also mein erster Ultra hätte ich mir eigentlich nicht besser ausmalen können als bei so einem Format. Also das war schon echt, echt cool. Super kleine Truppe, sehr super familiäre Veranstaltung. Der Michael, der Veranstalter, der gibt sich wirklich die größte Mühe, hier mal was richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Für mich persönlich 10 Runden hätte ich mir eigentlich nie träumen lassen. Bis zur 7. lief es ganz gut. Ich habe mir im Vorfeld einen Plan zurechtgeschmiedet, an den ich mich sehr strikt gehalten habe, was mich ganz gut hier durch die Runden gebracht hat. Wie gesagt, bis zur 7. Danach wurde es zäh. Also dieses nach einer Viertelstunde oder 10 Minuten, so dieses Aufstehen, wieder an die Startlinie gehen, das wird dann richtig hart irgendwann. Anfangs ist man noch motiviert, hat noch die Kraft, Energie und so weiter, aber irgendwann, wenn du so 40, 50 Kilometer in den Beinen hast, dann wird das richtig, richtig übel. Und die 9. Runde, die war schon sehr, sehr schwer und nach der 10. habe ich jetzt den Stecker gezogen. Ich hätte keine Runde mehr geschafft und habe dem Michael gesagt, bin raus. Ja, deine Taktik war ja eher so ein bisschen, sagen wir, defensiv, gab schon schnellere Leute, aber trotzdem 10 Viertelstunde Pause und dann ging es weiter. Wie war das eigentlich für den Kopf dann so zum Ende hin? Ging es dann noch vom Körper her oder war der Kopf, der gesagt hat, weißt du was, kein Bock mehr? Irgendwann waren es beide. Ne? Der Kopf war eher so in den Pausen, wenn man dann wirklich dann wieder sich an die Startlinie stellen musste und dann so die ersten paar Kilometer, ein Kilometer, der erste Kilometer, der war hart. Ne? Da wieder in den Rhythmus zu kommen, wieder die Beine, die sich so halbwegs erholt haben, dann wieder in Gang zu bringen, das ist schon hart. Aber dann läuft es irgendwie. Aber wie gesagt, so die letzten 2, 3 Runden, das war im Endeffekt eigentlich nur noch Kopf, weil der Körper wollte einfach nicht mehr. Also es gab so ein paar Trailabschnitte so mit Wurzeln und versetzt und so weiter und da habe ich einfach gemerkt, dass ich einfach koordinativ nicht mehr so auf der Reihe bin und dass das, ich muss sagen, so die letzten 2 Runden hat mich die Psyche ins Ziel getragen. Und nach den 10. wusste ich einfach, dass ich keine Runde mehr schaffe und dass ich wahrscheinlich irgendwo mich mitten in den Wald abholen lassen müsste, weil ich einfach nicht mehr schaffen würde, nach Hause zu kommen. Aber ich denke, 67 Kilometer für ein Ultra-Debüt ist schon eine ganz coole Sache. Und das auch spontan und ohne Vorbereitung darauf. Also muss man ja so aussehen. Du hast natürlich dein Every Single Street gehabt, aber das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Danach nicht mehr so konstant im Laufen gewesen. Trotzdem finde ich eine super krasse Leistung mit 10 mal 7,6 Kilometer waren es ungefähr. Ja? Ja. Das war 6,7 meine ich doch. 6,7 mal 10 Runden, das ist schon krass. Vor allem ist das ja ein ganz, ganz anderes Laufen, als jetzt ständig permanent durchzulaufen. Also das total, ist, total. Also kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, die Spielregeln sind einfach andere. Ne? Also du, ich meine, weißt du, es gibt ja einen Franzosen, der läuft hier die Runden in 35 Minuten, aber das muss man auch können, sich dann jetzt irgendwie nach 25 Minuten wieder aufzuraffen, weil der Körper, also ich konnte es nicht. Also diese 10, 13 Minuten, die ich immer hatte, die waren für mich, für die ersten Runden waren die gut. Da habe ich mich einigermaßen gut erholt und ich glaube, zu lange Pause wäre einfach noch schwerer gewesen, ne? Weil du dann wirklich dann irgendwo raus bist, ne? So irgendwie nach einer halben Stunde ohne Laufen, dann bist du irgendwie schon, ne? Irgendwie ist der Körper jetzt dann wieder auf Erholung komplett. Aber der hat das wirklich sehr gut gemeistert und macht das immer noch. Der läuft ja immer noch. Ja, also da muss man schon seine eigene Taktik finden. Ne? Da darf man wirklich nicht so schnell angehen. Ja, also das ist nicht vergleichbar jetzt mit jetzt irgendwie mit den ganz üblichen Laufveranstaltungen. Wir sind ganz, ganz was anderes hier. Ja, du hast es ja auch angedeutet, dass es ja einen Franzosen gibt, der hier 35 Minuten pro Runde braucht. Ist dann natürlich eine lange Verschnaufpause. Jetzt ist natürlich auch interessant. Wie ist es denn in der Nacht dann? Ja? Sitzt man zu lange? Wird man müde? Hat man zu wenig Pause? Ist das recht schlimm? Hast du dir da irgendwas ausgedacht oder war dir vorher schon klar, dass du nicht in die Nacht mit reinläufst? Also das war mir wirklich klar. Also das wäre wirklich zu vermessen zu sagen, dass ich da jetzt irgendwo in die Nacht reinlaufe. Das würde nämlich heißen, dass ich da jetzt irgendwie 15, 16, 17 Runden schon habe. Also wie gesagt, wie du gesagt hast, ne? Also das war eine ganz spontane Entscheidung. Wir haben heute Freitag. Ich habe mich am Montag angemeldet für das Event, weil ich kurzerhand erfahren habe, dass hier zwei Leute verletzungsbedingt abgesagt haben. Und ich wollte einfach mal hier, ich habe von dem Format schon früher gehört und ich fand es super interessant und wollte das einfach mal ausprobieren. Ich habe mir nichts im Vorfeld vorgenommen, wollte einfach dran teilnehmen, gucken, was geht, wie weit kann ich da irgendwo an meine Grenzen gehen, und das waren heute 67 Kilometer. Und wie gesagt, im Vorfeld hätte ich es mir nie gedacht, alles andere wäre einfach zu vermessen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Zukunft mit solchen Wettbewerben bestellt ist, aber falls hier sogar nochmal stattfindet oder woanders, bist du dann heiß, nochmal es zu probieren, oder war das jetzt so, ja, ich habe es mal gemacht, abgehakt? Nee, also das definitiv. Also ich hätte auf jeden Fall Bock. Man muss halt gucken, wie weit das jetzt irgendwie in den Rennkalender passt und so weiter. Und ja, vielleicht entwickelt sich das jetzt noch ein bisschen weiter in Deutschland. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen. Ich könnte mir definitiv vorstellen, hier noch zu versuchen, die 10 Stunden nochmal zu überbieten. Als ich kam ein bisschen später hier an, da wart ihr schon ein paar Runden unterwegs und ich war sehr überrascht, wie viel Kram ihr dabei hattet. Also jeder von euch ist super ausgerüstet. Mach mal einen ganz, ganz, ganz groben Überblick, was so die wichtigsten Sachen für dich hier waren. Naja, auf jeden Fall zwei Paar Schuhe nochmal, Laufhose, Laufshirt, dann halt so Sachen wie, ja, keine Ahnung, Vaseline und sowas, ne, für die Scheuerstellen, ne, dann, damit es da keine Überraschung gibt. Blasenpflaster habe ich dabei, Gels, viel zu trinken, obwohl der Veranstalter eigentlich auch genug Zeug hier dabei hat, aber ich wollte auf jeden Fall was auch zur Eigenverpflegung haben. Was denn noch? Also Ein ja. Stuhl. Ja, wobei der Stuhl, den habe ich vom Veranstalter ja, geschenkt okay. bekommen. Also viele bringen sich ihre eigene Campingstühle, weil die bequemer sind. Was ich noch dazu sagen muss, ne? Also ich bin hier der einzige Ultra-Neuling. Ne? Also hier sind wirklich Koryphäen anstatt die Marathon des Sables schon gelaufen sind oder irgendwelche anderen mehrtätigen Ultras. Also das sind alles Jungs hier am Start, die wissen ganz genau, was sie hier mitbringen müssen und wie sie sich im Wettkampf verhalten müssen und so weiter. Also ich konnte hier eigentlich nur wirklich lernen davon. Das stimmt. Vielleicht noch zwei, drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Einmal ein Powerbank oder irgendwas zum Laden wäre immer ganz wichtig, weil die Uhr ja dann auch irgendwann versagt. Und ein Kühlpack oder zumindest irgendwas, wo man auch mal Getränke kühlen kann, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also am besten auch mal Campingsachen mitbringen oder so, falls man wirklich plant, länger hier zu bleiben. Ich habe ich beides dabei gehabt. Ja, also vielleicht habt ihr da mal Spaß gehabt, da hier zuzuhören oder seid neugierig geworden. Haltet mal die Augen auf. Der Adrian hat es, glaube ich, über ein Strava-Club-Mitglied, den Steffen Reuter, den wir auch schon mal zu Gast hatten, ich sag mal, angeboten bekommen oder auch gehört, dass hier was ist. Ja, das war das erste Mal beim Zugspitz. Da haben wir uns getroffen und der hat das mal so reingeworfen, so von wegen, ja, ich mache jetzt Zugspitz, nächste Woche bin ich beim Backyard Ultra und da war ich halt interessiert, ne, weil, wie gesagt, ich habe schon im Vorfeld von gehört und da habe ich ihm gefragt, ob er mir vielleicht einen Link schicken kann. Sagt er, gar keine Frage, gibt es aber nur eine Facebook-Gruppe davon. Und dann hat er mir irgendwann am Wochenende oder sogar am Montag, an dem gleichen Tag, als ich mich angemeldet habe, noch geschrieben, dass hier, wie gesagt, zwei Plätze frei geworden sind. Ja, also ihr müsst da doch schon ein bisschen die Augen aufhalten, weil das ist noch nicht so bekannt. Aber ja, wenn uns, oder ich sag mal so, ich habe Steffen gesagt, wenn er durch ist, soll er mal eine Sprachnachricht schicken. Wenn es soweit ist, dann, wenn er es gemacht hat, dann kommt sie jetzt. Viel Spaß damit. Ja, und so viel vom Adrian, dem es nach dem Rennen nicht, ja, ich weiß gar nicht so gut ging, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht aufgehört, aber doch sehr happy war. Auch wenn ich unverschämterweise noch versucht habe, wenigstens noch eine Runde hier rauszupressen. Das haben die anderen Mitläufer auch versucht, auch der Steffen. Und ich meine, das fand ich auch gut. Und hätte ich noch die Kraft gehabt, wäre ich natürlich noch zur letzten Runde, also beziehungsweise zu der 11. nochmal angetreten. Aber also da war wirklich, ich meine, in der 10. hat mich nur die Psyche ins Ziel getragen. Also die Beine, die waren da einfach saftlos. Also saft- und kraftlos. Also da ging wirklich in dem Moment nichts mehr. Ich muss ja auch nochmal dazu sagen, ich meine, das war ja wirklich bei Weitem die längste Strecke, die ich je gelaufen bin. Und in der, wie viel Runde war das, glaube ich, 6. oder 7, wo ich jetzt den Marathon überschritten habe, da war ich mega happy, ne, das überhaupt erreicht zu haben und so weit gelaufen zu sein. Da war so ein Punkt erreicht, okay, du bist jetzt irgendwo so im Ultrabereich, ne? Du hast jetzt eine Marathonstrecke verlassen und da war ich wirklich sehr, sehr zufrieden und habe dann in dem Moment gedacht, okay, alles, was kommt, ist jetzt wirklich jetzt Bonus und zwar ein fetter. Ja. Ja. Ich kam ja dann so gegen mittags, kam ich dazu, ich weiß gar nicht genau, welche Zeit es war, ich glaube 3 so um den Dreh und bin, war auch echt, wie gesagt, sehr erstaunt, wie viel Kram dabei war, aber das muss man hier auch mal vorheben, der Veranstalter hat sich da auch nicht lumpen lassen, der hat da noch ganz schön aufgefahren und wir sind jetzt auch nicht so lange geblieben, dass man jetzt sagen könnte, aber vielleicht kann der Steffen dann gleich nochmal dazu was sagen, wie es dann zur Nacht hin wurde. Was man noch erwähnen sollte, war, ihr seid ja in so eine Trailstrecke gelaufen und in der Nacht wechselte das auf die Straße. Genau, ich weiß gar nicht mal, wann genau war das, ab 21 Uhr sind wir dann auf die Straßenstrecke gewechselt. Das ist auch so ein bisschen Teil der Vorgabe von den internationalen Organisatoren, auch um die Leute nochmal mental ein bisschen müder als ohnehin schon zu machen, aber ein Stück weit vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, damit man eben auch Asphalt wiederfindet. Zum einen wiederfindet und zum anderen mit Stirnlampe und so weiter ist es halt auf Asphalt in der Regel ja ein bisschen leichter, als wenn man da irgendwelche Trails lang läuft. Wobei ich allerdings sagen muss, dass die Tagesstrecke, die Trailstrecke jetzt nicht so technisch war, als dass da eine große Gefahr bestanden hätte. Aber nichtsdestotrotz. Sie war flach. Und sie war, naja, von Runde zu Runde wurde sie immer steiler. Aber grundsätzlich war sie ziemlich flach, ja. Ja, also wie gesagt, also da, also dieser Modus, sag ich jetzt mal, mit dem, ja, in einem, dann nach einer Stunde wieder anlaufen zu müssen. Ich habe natürlich mir selber Gedanken gemacht und der Steffen hat mich auch gefragt, ob es nichts für mich wäre. Und ich sagte ihm, es wäre was für mich, wenn es bei mir in der Nähe stattfinden würde. Aus einem folgenden Grund, den der Adrian nicht gemacht hat. Ich wäre die 11. Runde, wäre ich auf jeden Fall noch angetreten. Ich wäre nicht ausgestiegen, ich wäre ausgezählt worden durch die Uhr sozusagen. Das weiß ich ganz genau. Dafür habe ich einfach zu großen Dickkopf, dass ich sage, ich steige da aus, sondern ich hätte die 11. Runde angetreten und ich wäre wahrscheinlich nach einer Stunde 20 ins Ziel gegangen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das ja, wäre so mein Plan. Aber man muss halt auch noch bedenken, der Adrian musste noch heimfahren. Ja, aber das war nicht der Grund. Also ich sag dir, das, was du gerade gesagt hast, das glaube ich erst, wenn du es zeigst. Also das habe ich nämlich zum Steffen, der kann es bestätigen, das habe ich zum Steffen auch gesagt. In irgendeiner Runde sind wir so eine halbe Runde zusammengelaufen, wo ich zum Steffen gesagt habe, ich steige hier nicht aus. Also wenn, dann besiegt mich die Uhr. Tja, und irgendwann, ja, es geht einfach dann irgendwo nicht mehr. Und ja, also ich habe da aber wirklich gar kein Problem mit. Ne? Wie gesagt, ich bin da meinen ersten Ultra gelaufen, von daher alles gut. Aber bevor wir weiterreden, Steffen, Mit welchen Erwartungen bist du an das in das Rennen eigentlich gegangen? Für dich stand das schon viel länger fest. Mit der Vorgabe, dass du natürlich die 60, 64 Kilometer in den Beinen hattest. Und das hat er sich dann trotzdem noch aufbrummen wollen. Richtig. Also Zugspitz hatte ich mich Ende des Jahres zuerst angemeldet. Da wusste ich von dem Backyard noch nichts zu dem Zeitpunkt. Aber mich hat das Rennen in den USA schon immer fasziniert. Was heißt schon immer? Das hört sich jetzt so nach Jahren an. Also die letzten beiden Jahre, wo ich es ein bisschen mitverfolgen konnte. Und speziell letztes Jahr, wo es mir enorm lang mit 67, 68 Rundenstunden ging. Und habe mir gesagt, wenn das hier irgendwann mal in Deutschland angeboten wird oder im näheren Umkreis, dann will ich da auf jeden Fall dabei sein. Und als der Michael Oder das dann aufgezogen hat, leider halt mit dem Termin eine Woche nach Zugspitz, habe ich mir gedacht, trotzdem, also das einfach mal diese Erfahrung mitzunehmen, da möchte ich einfach dabei sein, unabhängig davon, dass jetzt eine Woche vorher die Zugspitze war. Und dementsprechend bin ich auch mit relativ wenig Erwartungen da rangegangen und habe mir wirklich gedacht, okay, schau einfach mal, ich weiß, ich bin nicht wirklich schnell, aber ich weiß, ich kann in der Regel relativ lange dieses langsame Tempo halten. Und damit müsste das vom Format her eigentlich ja ideal sein. Die Gedankenspiele, die ihr eben hattet mit, man läuft diese Runde noch und wenn man austimt, dann ist es halt soweit, habe ich auch gedacht, dass es bei mir eher so laufen würde. Aber bei den meisten Läufern, die dort jetzt teilgenommen haben, war es eigentlich so, dass sie nicht mal zur Runde angetreten sind, wenn sie platt waren. Genau. Es gab, glaube ich, nur ein oder zwei Fälle, die wirklich ausgetimt sind. Alle anderen, 15, 16, 17 oder wie viel es waren, sind auf ihrem Stuhl sitzen geblieben und konnten einfach nicht mal den Hintern hochkriegen und wieder an die Startlinie und nochmal eine Runde laufen. Das ist eigentlich super interessant dabei. Ansonsten, ja, Lukas, mit dem Ansatz wäre ich nämlich auch gegangen. Naja gut, dann dauert es halt eine Stunde fünf, bis ich wieder zurück bin. Dann ist es halt vorbei. Aber um es vorwegzunehmen, es war eher so, nein, ich starte die Runde nicht mehr. Es geht einfach jetzt nicht mehr. Ja. Ja, das ist halt dieser Modus, das ist schon sehr fies, ne? Weil ich meine, das hört sich so im ersten Moment so, okay, du läufst ja 6,7 Kilometer zur vollen Stunde und hast dann bis zur nächsten vollen Stunde hast du ja genug Zeit, ne? Und dann kannst dich ausruhen, je nachdem 10, 15, 20 Minuten. Wir hatten sogar einen Läufer aus Frankreich, der ist die Runde im Schnitt so um 35 Minuten gelaufen. Wobei für ihn stand ja schon fest, ja, wobei, gut, es stand für ihn fest, dass er zum Abend aussteigt. Das hat er gesagt. Aber ihr müsst euch nur mal kurz, ihr müsst euch vorstellen, er ist die ganze Zeit so 35 bis 37er Runden gelaufen und der ist ja noch länger gelaufen. Also der ist ja, keine Ahnung, 13 Runden ist er, glaube ich, gelaufen. Und das sind ja dann noch über 70 Kilometer, die er ständig in dem 35er Rhythmus gelaufen ist. Und seine Eltern waren dabei und die sind immer vor ihm gelaufen. Also das war faszinierend. Ja, und hier und dazu auch nochmal eine Anmerkung, und zwar die, dass ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich nehme das jetzt nur einfach an, ich war der Einzige ohne Ultra-Erfahrung. Da waren richtige Koryphäen dabei. Also da waren wirklich Leute, die haben mehrtätige Ultras schon, was weiß ich, Marathon des Sables, Western States. Dann habe ich von Steffen erfahren, da war sogar einer dabei, der war beim Barclay-Marathon dabei. Also da waren Leute, die hatten Erfahrung ohne Ende. Also und sowas wahrscheinlich auch mit dem französischen Läufer auch. Also er sah jetzt nicht aus, als ob der jetzt nicht weiß, was er da tut, ne? Sondern er wusste schon ganz genau, wie er sich pacen soll. Also ich habe jetzt nochmal drei Sachen, die mir jetzt auf der Seele brennen. Erstens, ich finde es verwerflich, den Lauf Zugspitz-Ultra zu nennen, wenn man noch nicht mehr über die Zugspitze muss. Wollte ich schon mal die ganze Zeit mal hier sagen, weil ich dann, ja, ihr habt recht. Ich kann das natürlich jetzt nicht sagen, sondern das wäre auch mein Gedankenspiel, wie auch euer gewesen, dass ich natürlich noch versuche, an Start zu gehen. Ich meine, natürlich, wenn du dann alle bist und einfach auch nicht mehr möchtest, kann ich gut verstehen und das wird mir vielleicht auch so gehen, aber das ist halt momentan mein Mindset und vielleicht irgendwann werde ich das ja, ja erfahren, wie es dann ist und ich glaube, ohne diese Erfahrung kann man das auch gar nicht wirklich sagen, wie es sein wird, aber das, wie ihr auch schon gesagt habt, das war auch eure Herangehensweise. Dementsprechend, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch sitzen geblieben wäre. Ich meine, im Endeffekt 67 Kilometer. Es ist sauschwer, so nach 50, 60 Kilometer da wirklich nochmal den Arsch hochbekommen. Und die Zeit wird dann irgendwann immer knapper, ne? Weil es ist ja nicht so, dass du jedes Mal so immer so frisch an die Startlinie gehst. Also, wie gesagt, das irgendwann geht halt nicht mehr. Und Steffen, bei dir hat es dieses irgendwann hat bei dir aber ganz schön lang gedauert. Dein Plan, nimm mal noch deinen Plan. Wie viele Runden wolltest du eigentlich rennen? Ich habe das tatsächlich erstmal so etappenweise gedacht. Also so mein erstes Ziel waren diese 12 Stunden, also 50 Meilen, 80 Kilometer. Die wollte ich erstmal schaffen und dachte mir, okay, das muss eigentlich auf jeden Fall irgendwie möglich sein. Meinen ersten Tiefpunkt hatte ich aber schon so nach, ich weiß es gar nicht genau, 3, 4, 5 Runden so in dem Bereich. Ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, als du gerade kamst. Da hing ich ein bisschen in Seilen, da war ich motzig, da war ich irgendwie eklig drauf, keine Ahnung. Also da ging es mir nicht so gut. Baute sich aber dann interessanterweise, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen ultratypisch, Richtung Runde 8, 9, 10 ging es dann wieder aufwärts. Da war die Laune auch wieder deutlich besser. Ja, da war ich auch da. Ich habe dich ständig angefeuert, sodass es ein bisschen schneller war. Vielen Dank, Lukas. Nein, tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht, ja, ist mit Sicherheit auch ein Punkt gewesen. Man kann das auch später kaum greifen, was jetzt eigentlich diese einzelnen Mosaiksteinchen waren. Runde 12 war geschafft. Man hat auch da wieder gesehen, sowohl Runde 10 als auch Runde 12 waren so Meilensteine für viele, die dann halt aufgehört haben. Runde 10 geschafft, das ist so mein Ziel gewesen. Hiermit beende ich das Ganze. Das sind ja direkt drei raus. Genau. Raus bei der 10. Ja. Und bei der 12. war es, ja. Nach der 11. oder 12. sind auch nochmal zwei raus, gell? Genau, nach der 12. war das dann jeweils, genau. Das ist auch so ein Meilenstein gewesen irgendwie. Der nächste war dann die 15, umgerechnet 100 Kilometer erreicht zu haben. Das war dann mein nächster Meilenstein halt letztendlich, den ich mir greifen wollte. Zumal es ja dann auch auf die Nachtrunden ging. Oder zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, sogar schon auf der Nachtrunde. Ich weiß es gar nicht mehr. Die wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wie machst du jetzt weiter? Bis zur ominösen Runde 24, also damit dann 100 Meilen, 160 Kilometer, war es unheimlich weit weg. Gedanklich so weit weg, dass ich mich damit überhaupt noch gar nicht beschäftigen konnte. Mein nächster Zwischenschritt wäre dann so die Phase gewesen, so 120, 125 Kilometer, weil das mein bisheriger Distanzrekord gewesen wäre. Ja, aber so weit kam es dann schon nicht mehr. Hat aber nicht viel gefehlt. Es haben zwei Runden, glaube ich, oder was am Ende dann gefehlt. Runden. Also es hat sich aber eigentlich schon am Ende von Runde 16 hat sich's angebahnt gehabt. Da hatte ich eine wieder etwas schnellere Runde gemacht, weil ich meinte, ich müsste mich ein bisschen länger jetzt ausruhen. Da wollte ich mir so ein paar Minuten klauen und habe, glaube ich, eine 45er Runde oder sowas in der Art gemacht. Aber gut, bis man sich dann da irgendwie eingerichtet hat, was gegessen hat, Flasche nachgefüllt hat, da bleibt dann halt auch nicht viel Zeit. Und ruckzuck klingelt es dann schon wieder im Sinne von, ihr habt noch 3 Minuten bis zum nächsten Start. Und in dieser Phase, in dieser Pause ist mir dann noch ziemlich kalt geworden, obwohl es von den Temperaturen her, also da konnte es nicht dran gelegen haben. Ich glaube, das waren auch so die ersten Warnzeichen, die mein Körper dann da irgendwie angefangen hat zu senden. Habe mich aber dann wieder aufgerafft, war okay, habe dann mit dem Georg Kunzfeld die Runde 17 angegangen, habe eigentlich die komplette Runde mit ihm geschnackt. Wir haben uns unterhalten über Gott und die Welt und dies und das, haben auch eine ruhige Runde gemacht mit, ich glaube, 52 Minuten, irgendwas in der Größenordnung. Habe mich dann wieder auf meinen Platz gesetzt, Und dann, ja, dann war es vorbei. Der Körper hat runtergefahren. Ich habe Probleme im Kreislauf bekommen. Mir ist richtig kalt geworden. Die Zähne haben geklappert. Mir ist leicht schlecht geworden. Und das war so der Moment, wo dann auch letztendlich dann die Motivation gebrochen wurde. Da kam dann die Glocke und ich dachte mir so, ihr könnt mich jetzt alle mal kreuzweise. Ich stehe da jetzt nicht wieder auf. Ich stelle mich da nicht wieder in diesen Startblock rein. Das war's. Ein paar Minuten später ging es mir tatsächlich schon wieder etwas besser und ich habe mir eigentlich schon wieder fast in den Hintern beißen können. Georg meinte dann danach, hättest du dir vielleicht eine Cola geschnappt, hättest du deine Regenjacke übergezogen, damit dir warm ist und hättest dich erstmal in den Startblock gestellt und wärst in Ruhe einfach wieder losgegangen. Wer weiß, ob es nicht dann wieder gegangen wäre. Ja, das sagt der erfahrene Recke. Ich habe es einfach nicht, ja, für mich war damit der Backyard beendet. Ja, aber das sind auch so, das sind wirklich auch so Erfahrungswerte, die man da so sammelt. Gell? Ja. Und das ist bei dem Lauf sehr wichtig. Also ich meine, genau, weil das ist ja nicht so, ja, das ist kein üblicher Wettkampf, ne, wo du jetzt einfach auf die Startlinie gehst und von A nach B läufst, ne. So dieses, wie ich vorhin sagte, so dieses sich hinsetzen immer wieder und dann sich neu zu motivieren. Gut, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung, ne? Also das bei mir kam, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, so mit dem Marathon, mit dem Erreichen, der, wo ich da jetzt deutlich so 45 oder 50 war, ich war so happy, da hatte ich wirklich nochmal so ein Hoch gekriegt, aber danach ging es ja wirklich bitter bis runter. Also danach habe ich das gemerkt, dass da einfach nicht mehr viel geht, ne? Und diese psychische Widerstandsfähigkeit, die man so bei den anderen gesehen hat, ne? Bei diesen wirklich gestandenen Ultras, die da mit dabei waren, die ist schon richtig krass. Und was ich da auf jeden Fall so mitgenommen habe, also ich habe mich lange mit dir unterhalten, Steffen, ich habe mich mit dem Georg mal kurz unterhalten dürfen und mit ein, zwei anderen, dessen Namen ich mir jetzt entfallen sind, Und also super nette Gemeinschaft, ne, die sehr offen ist, die wirklich auch sehr interessiert war und nachgefragt hat und so weiter und so fort. Und wie gesagt, der eine oder andere hat mir doch auch nochmal hier und da einen Tipp gegeben. Also fand ich echt klasse von jedem Einzelnen da. Also das wollte ich auf jeden Fall nochmal hier so hervorheben, ne, dass man wirklich von den Leuten da wirklich sehr viel lernen konnte, die da am Start waren. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Und das Spannende, und das liegt ja auch ein Stück weit oder ist im Wesen des Formats letztendlich, du startest ja mit allen wieder zur vollen Stunde gemeinsam erneut. Und dadurch ergeben sich natürlich auch ganz andere Gesprächsmöglichkeiten dann halt unterwegs mal mit den anderen. Du unterhältst dich mal mit dem einen, dann mit dem anderen. Mhm. Bei einem normalen Lauf zieht sich das halt auseinander. Du hast immer so dieselben Leute mehr oder weniger um einen rum. Aber du hast gar nicht die Möglichkeit, sich dann so auszutauschen. Und psychische Härte, das ist was, ja, da, also kann ich von mir sprechen, bin ich noch meilenweit von den Kollegen entfernt, die da wirklich vorne mitgelaufen sind. Also das ist nochmal ein deutlicher Unterschied, definitiv. Ja, aber das zeichnet so die Ultra, den Ultraläufer aus, ne? Also da, man muss da mit den Jahren einfach reifen, ne? Das wäre ja auch von mir total vermessen, da in den Wettkampf reinzugehen und zu sagen, so, und jetzt, ich hau jetzt hier mal 100 Kilometer raus oder so, ne? Mit keiner Erfahrung so in dem Bereich, ne? Von daher, da muss man so ein bisschen reinwachsen, ne? So mit den Jahren. Ja, was ich aus dem Rennen so ein bisschen auch mitnehmen konnte, war, dass, wie ihr schon sagte, das war einfach eine Gemeinschaft und ihr seid alle an den Start gegangen und keiner hat so gedacht, ah, jetzt hör doch auf, ich habe jetzt Wasser. Natürlich wollte jeder, dass irgendein anderer der Erste ist, der aufgibt, aber trotzdem war man auch, sag ich mal, nicht so, dass man gesagt hat, hoffentlich fällt der gleich oder weißt du, oder hoffentlich schafft er das gleich nicht, sondern ja, also, wir sind alle gemeinsam immer zum Start gegangen und wenn einer aufgegeben hat, dann hatten die anderen immer, ah, komm hier weiter und so. Also um Adrian herum ging es dann sofort los. Ja, komm, mach nochmal eine Runde, versuch wenigstens mal aufzustehen. Aber das ist halt auch eine ganz interessante Taktik. Wie macht man es? Wie lang braucht man für die Runde? 7,6 war sie diesmal. Was war die 6,7. Beste Zeit? 6,7, genau. Ja, ich verwechsel das andauernd, egal. 6,7 Kilometer, das ist, sag ich mal, für jemanden, der flott unterwegs ist, wie, sagen wir mal, unser französischer Kollege, der hat leider seinen Namen nicht mehr parat, aber er hatte so 35 Minuten, die meisten waren so nach 40 drinne, also so Viertelstunde bis 10 Minuten war so von vielen die Taktik. Ich meine, hinten raus wird es wahrscheinlich dann doch ein bisschen knapper. Steffen, wie war dann deine Herangehensweise? Also wenn ich sie richtig sehe, ist übrigens der Name ist Irv Schuster. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Ich habe auch gerade geschaut, ja. Ansonsten meine Taktik, also ich habe mir natürlich vorher auch viele Gedanken drüber gemacht, viel zu viele vermutlich auch, wie gehe ich das an, wann laufe ich, wann gehe ich, und habe mir im Vorfeld überlegt, ich versuche so Intervalle zu machen, so 15 Minuten laufen, 10 Minuten gehen, 15 Minuten laufen, 10 Minuten gehen, dann müsste ich so summa summarum ungefähr bei 50 Minuten mehr oder weniger rauskommen. Plan B wäre gewesen, das Ganze irgendwie auf 10er Laufetappen aufzuteilen, also jeweils um 10 Minuten zu laufen mit 10 Minuten Gehpause dazwischen. De facto, ja, man schmeißt es dann halt doch irgendwie relativ schnell über den Haufen. Man sucht sich so auf der Strecke so geografische Punkte. Bei mir war das eine Brücke, dann war es eine Ecke im Wald, also wo man rechts abbiegen musste, dann war es der Einstieg zu einem Trail. So habe ich mir so spezifische Punkte halt einfach gesucht, wo ich wusste, okay, diesen Abschnitt laufe ich, diesen Abschnitt gehe ich und habe dann immer noch genug Puffer, wenn ich nachher langsamer werde, um ja noch Luft zu haben, um eine Pause machen zu können. Zwischendurch habe ich dann aber doch auch mal eine etwas schnellere Runde eingelegt, um die Muskulatur ein bisschen ja anders zu belasten. Ob das jetzt super sinnvoll war, lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Kann der Trainer vielleicht gleich noch was dazu sagen. Manchmal war es aber auch so, ich habe mich zum Beispiel mit dem Patrick Stein, der letztendlich 24 Stunden gelaufen ist und damit die 100 Meilen voll gemacht hat, was auch eine super starke Leistung war, mit dem habe ich mich mal eine Runde lang unterhalten und wir sind ein bisschen schneller einfach unterwegs gewesen. Ich glaube, das war eine 44er Runde oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Das habe ich aber dann auch in der nächsten Runde tatsächlich schon gemerkt, wo ich wusste, okay, das bringt mir gar nichts, ich muss einen Gang rausnehmen. 44 ist mir einfach zu schnell, da baue ich irgendwann früher oder später ab. Und auch das sind so Erfahrungswerte, die man wahrscheinlich einfach mal mitnehmen muss. Ja, ich glaube, die Runde, das war die Runde, nachdem Adrian ausgestiegen ist, weil da warst du, glaube ich, das erste Mal schneller. Das beziehungsweise kann sein, ja. Bist ja. Die Runde schneller angegangen und der Adrian kam dann so nach, glaube das hat mir Steffen nochmal Wind gegeben. Jetzt ist er aus, endlich. Ja, genau. Hat lange genug zu mürben gewesen. Aber nochmal zur Taktik, da habe ich mich auch mit Steffen nochmal vom Start nochmal kurz drüber uns ausgetauscht. Und interessanterweise habe ich auch dieses Run-Walk-Taktik bevorzugt und im Endeffekt auch so durchgezogen, wo ich wirklich muss sagen, Eigenlob stinkt, aber da bin ich wirklich sehr stolz auf mich, dass ich das wirklich von der Runde 1, ich glaube bis zur Runde 7 oder so, habe ich das wirklich komplett durchgehalten. Danach wurde es richtig zäh und dann war es bei mir ähnlich wie beim Steffen, wo ich hier und da so ein paar Punkte hatte, sag, komm noch mal hier bis zu dem Weg oder hier noch mal bis zu dem Trail und dann gehst du mal ein paar Meter, aber bis dahin 10 Minuten laufen, 2 Minuten gehen, 10 Minuten laufen, 2 Minuten gehen, hat sich wirklich bis Kilometer 50 oder so hat das wirklich super funktioniert. So im Schnitt waren es irgendwie so 43 Minuten, so ja, mal ein bisschen schneller, mal ein paar Minütchen langsamer, aber so im Schnitt 43, wobei das schon etwas flotter war, als ich es am Anfang geplant habe. Ich habe eher so gedacht, ja, so um die 50. Aber das hat sich einfach gut angefühlt und da habe ich mir gedacht, okay, bleibst du mal dabei. Ja, also es war schon auf jeden Fall sehr hilfreich, da auf jeden Fall bis zu Runde 8 oder so war das auf jeden Fall sehr hilfreich, da jetzt eine Taktik zu haben. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du wirklich an jeden Strohhalm quasi sich da irgendwie festhalten musst. Ne? Also mal ganz zu schweigen, wirklich zu den beiden Finalisten, wo wir, glaube ich, nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Also wie die das machen, also unglaublich. Jetzt vorne wegnehmen. Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also, aber wie gesagt, also es ist gut, mit einem Plan reinzugehen, aber bei so Mega-Distanzen muss man auf jeden Fall irgendwo dann Plan B irgendwie rausholen. Und ich glaube, das ist auch gerade das Wichtige, dass man sich nicht krampfhaft an so einem Plan dann halt festhält, ja, sondern halt durchaus flexibel genug ist zu sagen, okay, das funktioniert nicht, da muss ich jetzt vielleicht kleinere, größere, wie auch immer Anpassungen einfach machen und das Ziel halt im Auge einfach behalten, das Rennen im Auge behalten. Ich muss nicht krampfhaft die 15 Minuten laufen, nur weil ich es mir vorher vorgenommen habe, das bringt am Ende nichts. Ja, ich glaube, das Schwierige an dem Rennen ist, das ist halt kein Rennen wie jedes andere. Das ist sogar ganz im Gegenteil was ganz anderes. Und da muss man ja gewisse Dinge im Auge behalten. Und deswegen glaube ich, für diejenigen, die da sind, das... Nein. Hallo, liebe Wechselzonis. Keine Folge ohne irgendwelche Probleme bei uns in letzter Zeit. Keine Ahnung, was los ist. Diesmal ist mir mein Rechner abgestürzt während der Aufnahme. Das wäre normalerweise kein Problem. Ich würde das jetzt einfach so fixen. Da würdet ihr nichts merken, dass irgendwas passiert ist. Aber in dem Moment der Adrian und der Steffen weitergeredet und das fand ich eigentlich sehr gut, was sie da noch erzählt haben und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Deswegen werde ich das ja laufen lassen, während ich nicht dabei bin. Ich werde dann später dazu stoßen. Es werden auch, glaube ich, ein, zwei Dinge dann halt nochmal besprochen, weil ich natürlich nicht wusste, was sie geredet haben. Dennoch, ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit. Und bevor es soweit ist, habe ich nochmal einen kleinen, ja, eine kleine Aufnahme während des Laufs gemacht, die ich eigentlich auch ganz witzig fand. Deswegen, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ja, soweit von mir dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der weiteren Episode und ja, bis dann. Viel Spaß noch. Tschüss. So Jungs, bevor ihr gleich nicht mehr anzusprechen seid, was macht ihr denn hier eigentlich genau? Gute Frage. Warum lauft ihr immer wieder los, wie zu jeder vollen Stunde? Adrian. Adrian, erzähl mal. Ja, wie der Stefan schon sagte. Steffen, das lernen wir noch, gell? Sorry. Er hat nicht mehr genug Sauerstoff. Das ist nach der, was, 8., 9. Runde? Achte. Ja. Jetzt tut es langsam weh. Oh, jetzt wird das gute Zeug rausgeholt. 6,7 Kilometer. Ja, und wie lange wollt ihr noch machen? 6,7, oder? Hast du 8,7? 8 mal 6,7. Achso, danke. Wie lange machen wir noch? Boah, bis die Beine nicht mehr wollen. Bei mir dürfte es nicht mehr allzu lang dauern. Steffen, wie sieht es bei dir aus? Hast du ja schon 60 Kilometer hinter dir. Bei der nächsten Runde hast du nochmal 60 Kilometer. Momentchen geht noch. Okay. Aber ich mache keine Prognose an der Stelle. Vielleicht erlebe ich noch mit, dass irgendeiner aufgibt. Bis jetzt hat noch keiner aufgegeben. Es sind 19 Leute, 18 sind gestartet. Sehr hartnäckig hier, die Leute. Ja, sehr, sehr hartnäckig. Echt, keiner will der Erste sein, aber ich glaube, wenn der Erste fällt, dann... dann kommt so doch der eine oder andere nach direkt. Dann kommt dann das Domino-Effekt. Ja. Werden wir sehen. Nur mal schauen. Noch ein bisschen bleibe ich hier, werde ich noch ein bisschen beobachten. Genießt das Wetter, oder? Nö, eigentlich mir zu warm hier. Guck, da kommt noch ein Potenzieller, der hat auch nur noch 8 Minuten, sich auszuruhen. Aber ich denke mal, spätestens zum Abend hin müssen die Ersten heim. So gut, das war's erstmal von mir, der rasende Reporter. Was machen denn die Beine? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Freitag nach Hause fahren war wirklich katastrophal. Das war und die Nacht, mir haben zu die Beine wehgetan nachts. Aber am nächsten Tag war ich mit meinem Hund spazieren und das ging. Das war okay. Und heute noch besser. Ich merke natürlich so die Oberschenkelinnenseiten, die Adduktoren, die merke ich doch schon noch immer noch ein bisschen, aber ich habe es mir tatsächlich viel schlimmer vorgestellt. Wie ist es bei dir? Witzigerweise ziemlich ähnlich. Ich bin ja dann nachts um, ich weiß nicht, 1:30, 2 oder wann habe ich mich ins Auto gelegt, um zu pennen und konnte kaum vor Schmerzen schlafen. Mir fing irgendwann an, so wie bei dir auch, die Oberschenkel haben so dermaßen geschmerzt. Ob ich auf der Seite gelegen habe, auf dem Rücken oder was auch immer, ich konnte die Beine nicht anziehen, nicht gerade machen, es ging so gut wie nichts. Ich habe immer nur so 1,5-Stunden-Intervallen geschlafen. Als ich dann aber nach Hause gekommen bin und mich da dann nochmal 1,5 Stunden abgelegt habe, da waren die Beine zwar extrem müde, platt und so weiter, aber dieser Schmerz war quasi weg. Also es ist ganz witzig. Es ist auch eine Erfahrung, die ich in der Form so noch nicht hatte. Also früher, so bei schnellem Supertrail oder sowas, da haben die Beine einfach tagelang wehgetan, geschmerzt. Aber jetzt irgendwie kein, das ist witzig. Also. Ja, ob das jetzt auch an der Belastung liegt, so weißt du, so an der anderen Belastung, ne? So, ja. Weil wir immer wieder so Pause gemacht haben. Ich weiß es nicht, aber ja, schon komisch, gell? Schon sehr interessant. Wärst du für nächstes Jahr wieder interessiert, daran teilzunehmen? Also grundsätzlich ja, weil die Gesamtveranstaltung war klasse gemacht. Die Frage ist nur, woraus ich meine Motivation dann halt ziehen würde. Will ich meinen jetzigen 17-Stunden-Ding knacken? Will ich Richtung 24? Gleichzeitig wohl wissend, wie bitter das in der Zeit davor wird, um überhaupt da erstmal wieder hinzukommen an den Punkt. Also ich würde noch nicht endgültig zustimmen, wenn jetzt die Ausschreibung rauskäme. Aber interessant ist es schon. Und es hängt natürlich auch ein bisschen vom Datum halt dann wieder ab, wie es mit den anderen Geschichten einfach klappt. Aber wie gesagt, also grundsätzlich schon, doch. Bei dir? Ja, hätte ich auch, hätte ich auch. Also jetzt so, ja, wie gesagt, also ich bin, ich hätte eh Lust, nächstes Jahr so ultra einzulegen, wie ich dir schon erzählt habe. Und da könnte ich mir auch vorstellen, da jetzt versuchen noch weiter, ne, oder so wie du gesagt hast, ne, was wäre drin gewesen, wenn du jetzt frische Beine Beine hättest, ne? Genau, also so bei mir stellt sich so die Frage, was wäre so drin gewesen, wenn du wirklich so darauf ausgelegt hättest, so den Wettkampf schon geplant hättest im Vorfeld, darauf irgendwie auch trainiert hättest, beziehungsweise das Training so darauf hin. Ja, also ich meine, es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, ne? Und der Michael, der Veranstalter, super nett, hat mich da, der hat mich wirklich mehrmals beglückwünscht und sagt, hier, hast echt richtig super gemacht und klasse Rennen und dein SD Ultra und ich habe ja an Instagram auch ein paar Fotos reingestellt, da hat er sich auch gemeldet, cool. Hat mir auch nochmal beglückwünscht. Ja, also finde ich auch. Also, war klasse gemacht. Ich fand schon die ganze Gemeinschaft, ne, wie man das halt so von Ultras sagt, ne, dass das wirklich alles sehr freundlich, sehr familiär ist und so, ne? Das ist schon alles sehr cool. Ja. Das hat mir sehr gefallen, auf jeden Fall. Ja. Nee, bei mir auch. Als ich dann raus bin, da kam der Michael auch gleich, ob alles okay ist, ob ich irgendwas brauche, hinlegen, Beine hoch, bla bla bla. Also super gekümmert. Also das war schon gut, das würden vielleicht viele andere auch machen, keine Ahnung, aber es hat halt einfach, es war prima. Ob die beiden jetzt bis zum Schluss so kollegial noch unterwegs waren, das wäre nochmal interessant gewesen, ja. Ob diese beiden sich irgendwie so ein bisschen angefangen haben, gegenseitig zu pieksen oder ob die, ich weiß es nicht, aber das ist schon hart gewesen, also. Ja, vor allem der Andreas, der das im Endeffekt gewonnen hat, der hat ja irgendeine Runde, ich weiß nicht, welche Runde das war, aber da habe ich mal gelesen, der hat das gerade mal so geschafft, ne? Da hat er gerade mal 3 Minütchen gehabt, ne? Das war irgendwie relativ spät, auch 41, 42. Runde oder irgendwie sowas in der Größenordnung, ich weiß es nicht mal genau, aber ja, schon krass, also ganz krass. Ja, und dann hat er tatsächlich jetzt noch, wie heißt jetzt der andere? Harald, genau. Ja, den hat er noch zum Schluss nochmal abgezogen. Hast du das mit der 28er Runde mitbekommen gehabt? Nee, was war das? Das war die Runde, jetzt muss ich gucken, also es war gestern Morgen noch, die Runde 26 war das, genau, das war die letzte Runde auch von dem Drittplatzierten dann im Endeffekt. Der hat eine 28-Minuten-Runde hingeknallt, kam ins Ziel und sagt, Michael, du hast doch versprochen, wenn einer unter 30 läuft, gibt's ein Bier. Und der Michael ist natürlich sofort los, hat ein alkoholfreies Bier getrunken, hat es dem in die Hand gedrückt. Und da hat er erstmal, also es ist nicht so, dass er irgendwie 30 Minuten Pause machen wollte oder mal unter die Dusche oder so. Nö, der wollte einfach mal eine 28er-Runde dahin knallen, wahrscheinlich auch ein Statement gegenüber den anderen halt abgeben. An mir kommt ihr nicht vorbei, wo ist mein Bier, so nach dem Motto. Das war krass, also. Ja, das ist echt krass. Hammer. Eine 28, einfach so mal. Ja. Ja, krass. Was ist denn das? Eine 410er Pace oder was? Man müsste es jetzt mal ausrechnen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also völlig unvernünftig auch, ja. Ja. Nicht schlecht. Aber ich meine, es war ja auch im Endeffekt so, ne? Also es waren wirklich sehr, sehr starke Läufer da, ne? Also die da anstatt sind, das sind schon Jungs, die haben schon ein bisschen was vorzuweisen auf den langen Strecken. Auf jeden Fall, da sind wir meilenweit von entfernt. Also das ist ja, wobei du hast ja im Vergleich zu mir, hast du da ja schon was vorzuweisen. Ne? Also du hast ja schon mal das eine oder andere gemacht. Ja, ich meine, ich war ja da komplette Rookie. Und dafür muss man echt sagen, und auch der Spontanität bedingt, was du da abgeliefert hast, das war sehr, sehr respektabel. Also es war schon richtig klasse, auf jeden Fall. Das, was der Patrick da abgeliefert hat, war richtig klasse. Ich glaube, mit frischen Beinen hätte ich vielleicht noch eine Runde machen können oder sowas. Aber nichtsdestotrotz sind wir einfach noch ultra weit von dem entfernt, was hier Georg oder eben dieser Harald oder dieser Andreas da abliefern. Also das ist halt echt Wahnsinn. Das ist eine andere Welt. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Welt, also zumindest ich werde die nicht mal finden. Nee, ich glaube, ich kann es mir auch kaum vorstellen. Also echt, also wirklich nur Hut ab, kann man sagen, ehrlich. Ganz krass. Ja. Aber warte, der Lukas ist jetzt, glaube ich, online. Okay. So. Ich rufe den jetzt nochmal an. Hallo? Bist du da? Ja, eigentlich schon, wenn ihr mich hört. Jetzt hören wir dich. Oh, man hört sich. Moment. Man hört dich ganz schlecht. Ja, ich habe gerade mein Kopfhörer, also ich habe gerade mein Mikrofon rausgezogen. Geht's wieder? Naja, jetzt. Okay, super. Ja, jetzt. Ich habe hier weitergesprochen. Genau, ja. Wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Gute Frage. Jetzt sind wir komplett raus. Was habt ihr denn noch geredet? Lukas, hau noch mal eine Frage rein. Ja, das, wenn du das zusammenschneidest, kannst du dir das anhören. Vielleicht ist da noch was, was du verwenden kannst. Ja, das wird schon werden. Ja, wie gesagt, ich bin gerade, ist mir der Rechner abgestürzt. Bisschen dumm, aber. Gut, dann machen wir doch gerade mal weiter. Meine Frage wäre ja noch, wie war das mit dem Nachtlauf? Also, als du auf Nacht gewechselt bist, Steffen. Das war ja bestimmt dann auch nochmal eine gewisse Umstellung. Das war definitiv eine Umstellung. Die erste Runde war noch ohne Stirnlampe, also um 21 Uhr sind wir dann auf die Nachtstrecke gewechselt. Erste Runde noch ohne Stirnlampe. Der Kurs wurde psychisch noch ein bisschen schwieriger. Es war erstmal so eine Wendestrecke, ich weiß nicht genau, 500 Meter in eine Richtung, Wendepunkt in die andere Richtung wieder zurück und dann eben auf Asphalt in einer mit relativ langen Geraden, also du hast ewig weit vorausgesehen, wo da die anderen Läufer sind. Sehr stupide, sehr, sehr eintönig, ist man dann da so eine kleine Runde an südlich von Kandel vorbei und dann am Waldweg wieder zurückgelaufen. Und dann musste man auch noch zum Schluss eine Runde um das Stadion außen erstmal rumlaufen, bevor man dann wieder rein auf die Tatanbahn gehen konnte, um dann die letzten 300 Meter in Richtung Ziel wieder gehen zu können. Also wie gesagt, sehr, sehr eintönig. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die macht dann nochmal zusätzlich müde an der Stelle. Stirnlampe selbst ist jetzt nicht so das Problem gewesen, also das bin ich ein Stück weit ja auch gewohnt. Ist natürlich schöner im Hellen zu laufen, gar keine Frage, aber das ist, da hilft dann irgendwann, glaube ich, auch nur noch, weiß ich nicht, Musik auf die Ohren, Podcasts auf die Ohren oder irgendwas und versuchen das Ding abzureißen. Wie war es denn so mit dem Wetter dann? Weil ich meine, also als ich kam, da war die Sonne unerbittlich und ich kann mir vorstellen, danach wurde es im Dunkeln halt auch dementsprechend kalt für euch Athleten. Es wurde definitiv kühler, was auch erstmal angenehm war, weil die Hitze am Tag war schon nicht ohne. Gut, wir sind viel im Wald gelaufen, aber es waren so ein paar Stellen dabei, da ist man einfach durch die Sonne geknallt. Das hat natürlich auch gezerrt. Wurde kühler. Bei mir wurde es dann halt richtig kühl, aber wie gesagt, ich glaube dann auch eher von innen heraus, als dass es von außen war. Die Temperaturen, ich glaube, die sind gar nicht so sehr weit abgesackt an der Stelle. Wetter ist insgesamt stabil geblieben. Regen gab es dann, glaube ich, erst, nachdem ich auch schon abgereist war, aber auch nicht wirklich lang. Es war okay. Also ich glaube, da konnten wir uns nicht beklagen. Für die ganz Schlauen, die könnten jetzt nachrechnen, aber ich bin da zu faul dafür, deswegen, um wie viel Uhr bist du denn ausgestiegen? Bei mir war das Thema um 1 Uhr in der Nacht beendet. Okay, also hast du natürlich dann auch dementsprechend, du hast da vor Ort geschlafen, ja? Genau, ich habe im Zelt. Im Auto in dem Fall, aber wir hatten hinter der Es war gab auch welche mit Zelt. Genau, es haben einige ihre Zelte in der Kurve quasi aufgebaut. Wir konnten hinter der Tribüne im Auto schlafen. Ich konnte aber erstmal nicht schlafen, ich musste erstmal ein bisschen runterkommen und habe dann aber tierische Schmerzen in den Beinen bekommen. Konnte, ich weiß nicht, Oberschenkel nicht anziehen, nicht gerade machen, nicht auf der Seite liegen, nicht auf dem Rücken ziehen. Die Oberschenkel haben erstmal richtig wehgetan. Von daher war das eine relativ unruhige und kurze Nacht. Ich bin dann morgens aufgestanden, wieder um die 24-Stunden-Rundenläufer quasi dann wieder begrüßen zu können, als sie dann kurz vor acht, viertel vor acht oder je nachdem halt wieder eingelaufen sind. Veranstalter hat dann auch wieder Brötchen und Frühstück und Pipapo aufgebaut, was super war. Und genau, die Sonne hat wieder geschienen, es war ein toller Morgen. Die haben ihre 24 Stunden abgerissen, 100 Meilen geschafft, das war schon toll. Ja, wie viel waren da noch drin? Kannst du grob noch? Also zur 24-Stunden-Runde, das war für drei Leute, war das die letzte Runde. Drei Leute sind dann quasi ausgestiegen und noch drei weitere sind weitergelaufen. Also es waren zu dem Zeitpunkt, waren sie noch zu sechst. Wieder ein Meilenstein für einige. Genau, ganz genau. Vom Adrian weiß ich persönlich schon, dass er auch die erste Nacht nicht so gut für ihn war, aber der kann euch das ja selber nochmal erzählen, wie ihm es danach gegangen ist. Ja, im Vorfeld wollte ich aber jetzt nochmal was zu der Nachtstrecke sagen, weil das ist ja auch so ein, diese Strecke war langweilig, aber diese Strecke war bewusst langweilig, ne? Das war wieder so ein fieses Ding von Gary Cantrell, den Begründer des Backyard Ultra und übrigens auch Barkley-Marathons. Der denkt sich sehr gerne halt sowas aus, ne? Er soll monoton sein, er soll langweilig sein, er soll einen wirklich so an die Grenzen bringen, ne? Und deshalb auch so diese eintönige Strecke nachts. Zu meinem Befinden nachts, also da habe ich mich auch schon mit Steffen drüber ausgetauscht, mir ging es fast genauso wie dem Steffen auch, also die Fahrt nach Hause, die war, irgendwann hat es hier und da ganz schön gezogen und es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich aus dem Auto raus bin, da waren nämlich die Beine steif und die Nacht dann natürlich auch die Beine haben geschmerzt und war sehr unruhige Nacht, aber erstaunlicherweise am nächsten Tag ging echt besser wie gedacht. Ich dachte, ich komme am Morgen komme ich die Treppe nicht mehr runter vom Schlafzimmer, aber das ging doch ganz gut. Und jetzt heute den zweiten Tag danach, also merke ich wirklich, so die Innenseite der Oberschenkelmuskulatur, die merke ich noch ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen geht es so den Beinen eigentlich ganz okay. Was gestern auf jeden Fall war, ich habe gemerkt, ich habe eine Runde mit meinem Hund gedreht, dachte mir, komm, spazieren gehen tut gut, hat auch den Beinen gut getan, aber ich fühlte mich danach echt erschöpft, ne? Also da habe ich noch gemerkt, okay, also der Körper, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Und das ist heute auch wiederum noch ein Stückchen besser, ne? Also das... Das ist so, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so mit dem Format zusammenhängt, aber ich hab mir irgendwie gedacht, ich würde hier wie mit dem Baseballschläger irgendwie über die Birne, würde ich jetzt hier tagelang voll dusselig durch die Gegend laufen, aber nix, das ist doch schon eigentlich ganz okay. Steffen weiß ich, dass er sich schön am Pool ausgeruht hat. Wer ihn nicht auf Instagram folgt, schämt euch. Ja, das habe ich auch gesehen. Das musste heute sein, das habe ich mir mal, das habe ich mir rausgenommen. Aber das hast du dir definitiv verdient. Wie geht's dir denn heute, so nach zwei krassen Ultras mit keine Ahnung wie viel Höhenmeter und keine Ahnung wie viel gerader Strecke? Mental immer noch ziemlich leer, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der größte Punkt eigentlich dabei. Körperlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, klar, die Beine sind platt, die sind müde, brauchen wir nicht diskutieren, das ist so. Aber das ist alles im Rahmen inzwischen eigentlich. Aber ich glaube, mental, Motivation, ich glaube, da brauche ich jetzt einfach mal eine Pause, die auch vielleicht auch ein bisschen länger gehen wird. Steht jetzt auch erstmal nichts mehr an. Von daher, zur Ruhe kommen, neu orientieren, neu schauen, was vielleicht noch so im Jahr dann kommt. Für den Moment passt es dann mal ganz gut. Auf jeden Fall. Das hast du dir definitiv verdient. Ja, ich hoffe, oder ich denke auch, viele, die das hier hören, interessiert es auch oder haben jetzt gerade Blut geleckt und wollen vielleicht auch mal selber dran teilnehmen. Und deswegen würde ich euch jetzt an dieser Stelle mal erstmal bitten, nennt mir eine Sache, auf die ihr auf keinen Fall verzichten würdet, wenn ihr nochmal dran teilnehmen würdet. Also nix, oder was? Okay, Adrian, jetzt bist du mal dran. Ja, also sag mal, so von mal Utensilien hier habe ich mich gut abgedeckt. Man sollte mal vergessen, dass das so ein üblicher Wettkampf ist. Wie gesagt, ne, das ist jetzt irgendwie nicht an die Stadtlinie jetzt irgendwie laufen, sondern... du gehst in den Wettkampf rein und weißt eigentlich gar nicht, ne, was bringt der Tag mit sich, beziehungsweise wie lange laufe ich denn eigentlich? Ne? Und man sollte sich schon darauf einstellen, dass es irgendwann mit den Runden verdammt schwer wird, aus diesem Stuhl aufzustehen. Ne? Das hört sich sehr verlockend an, ne? wie wir schon vorhin drüber gesprochen haben. Aber das wird von Runde zu Runde wird das wirklich immer schwerer und die Pausen kommen immer kürzer vor und so ein bisschen mentale Stärke ist da glaube ich schon vonnöten und ich glaube bei dem vielleicht sollte ich mir beim nächsten Mal so einen total unbequemen Holzklappstuhl mitnehmen oder sowas in der Art und nicht so eine bequeme Halbdreiviertelliege, die ich da benutzt habe, die hat vielleicht vielleicht war das kontraproduktiv, ich weiß es nicht. Aber das bringt mich gerade auf noch eine Frage. Wie bist du denn auf die Nacht im Zusammenhang mit deinem Stuhl gewechselt? Weil wir hatten ja auch mal im Vorfeld, beziehungsweise während des Rennens mal darüber gesprochen. Wie geht man das denn an jetzt in der Nacht? Weil ich weiß nicht, wenn du dich auf den Stuhl setzt und hast nur, keine Ahnung, 10 Minuten Zeit oder wie viel, und dann knacken dir da auch schon mal ganz schnell die Augen weg. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ist es dir denn gegangen? Ging es da noch oder? Zu dem Zeitpunkt ging es noch. Ich glaube, das wäre später erst interessant geworden. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das Problem eigentlich noch nicht gehabt. Aber du bist einfach deiner Taktik weiter treu geblieben, so 10 Minuten sitzen und dann... Genau. Vielleicht, wie gesagt, als ich gemerkt habe, dass der Kreislauf ein bisschen abbaut, vielleicht hätte ich mich da dann, weiß ich nicht, nicht mehr hinsetzen sollen oder irgendwas. Mhm. Vielleicht hätte ich anders mich dann verpflegen müssen oder... weiß ich nicht. Da brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um da in Ruhe drüber nachzudenken und irgendwas daraus lernen zu können. Vielleicht war es aber auch schlicht und ergreifend ein bisschen viel in den letzten 2 Wochen. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht wäre das nicht so, wenn der Zugspitz Ultra vorher nicht gewesen wäre oder Super Trail in dem Fall vorher nicht gewesen wäre. Aber das ist müßig. Mich würde es aber schon mal interessieren, wie es mit wachen Beinen, mit einem erholten Körper und auch einem erholten Geist aussehen würde. Also von daher kann durchaus passieren, dass das nächstes Jahr, dass wir uns da wiedersehen. Und dann auch mit dir, Lukas. Hast du dann mit Michael gesprochen, dass er das vielleicht ein bisschen verlegen soll, nicht unbedingt direkt nach dem Zugspitz? Hatte ich ehrlich gesagt nicht, denn eigentlich ist der Termin ja schon ideal gewesen. Es war zumindest in Teilen Deutschlands der Feiertag am Donnerstag, am Freitag für viele dann ja Brückentag, gleichzeitig sehr, sehr lange Tage, kurze Nächte. Von daher liegt der Termin eigentlich ziemlich praktisch, muss man dazu sagen. Aber gut, klar, als Feedback kann ich ihm das nochmal mitgeben. Aber da jetzt so also wegen mir nicht, ich bin nächstes Jahr nicht beim Zugspitz dabei. Ja, dann wird's aber ja vielleicht passen. Andere Anwesende. Das Ding ist aber auch, man darf nicht vergessen, das geht ja über Tage, ne? Also das ist ja kein Ein-Tages-Event, ne? Also der Sieger, der war ja, ich meine, ich weiß nicht, sollen wir es verraten, sollen wir jetzt drüber reden? Also der Sieger war 46 Runden lang unterwegs, ne? Der war wirklich bis Sonntag. Heute Morgen um 6 Uhr, glaube ich, oder wann das also, dann war. Ja. Heute Morgen, tatsächlich, ja, genau. Genau, ja, von Freitagmorgen um 8 Uhr bis heute Morgen ging das, ne? Das ist jetzt nichts, wie der Steffen sagt, dieser Termin ist schon ziemlich ideal, ne? Weil du hast ja den Feiertag, dann hast du den Brückentag und das Wochenende, und das brauchst du auch bei dem Wettkampf. Das ist ja kein Ein-Tages-Event für die meisten, ne? Oder für einige vielleicht, ne? Aber für viele geht das schon über. Ja, kommt immer halt daran, viele sich natürlich auch anmelden, aber ich glaube, es war mehr als die Hälfte, die auf jeden Fall noch in die Nacht gegangen ist. Ne? Das ja, ist so. Ja. Ja, und da muss man halt auch sehen. Gut, die Gruppe war natürlich überschaubar, aber kommen wir doch mal auf die vereinzelten Athleten. Zu nennen ist hier eine Schwedin, die einzige Frau und die weiteste Anfahrt hatte. Die war mit ihrem Freund da, die haben das Sweden Running irgendwie, hatten die auf ihrem T-Shirt stehen, fand ich auch ganz süß. Dann war ein Holländer dabei und ein Franzose, wie schon erwähnt. Also der Rest war alles, glaube ich, Deutsche und sonst wieder, wie gesagt, keine Frau. Ja, und es waren 2 Athleten, die am Ende sich über eine etwas längere Zeit, ich glaube seit, ich meine, 8 Uhr morgens, kann das sein? Nee, Quatsch, kann gar nicht sein. Ich glaube 10 Uhr gestern so, Morgen, also ja, 10 Uhr Samstagmorgen, genau, waren noch beide zu zweit gebettelt. Unterwegs. Genau, ja. Das war der Harald Menzel und der Andreas Löffler. Harald war so frei in Runde 26, also gestern Morgen um 10 Uhr, als der Drittplatzierte dann seine letzte Runde gemacht hatte, hat er dann gleich mal eine 28-Minuten-Runde hingeknallt. Also ist für 28 Minuten wieder zurück gewesen. Bestzeit. Hat sich das versprochene alkoholfreie Bier für die Sub-30-Runde vom Veranstalter von Michael Oller geben lassen. Und ich habe mich auch schon gefragt, was steckt dahinter, dass er jetzt auf einmal so schnell gelaufen ist, weil wir hatten das ja über Facebook, konnte man das ja verfolgen hat man ja, ich glaube, stündlich oder alle 2 Stunden hat man immer so ein Update bekommen und da habe ich das nicht auch gesehen, was ist denn dahinter, jetzt so schnell zu laufen, dann machst du dich doch noch kaputt damit, aber okay, jetzt weiß man es ja. Dass er überhaupt das Bier noch schnell laufen kann. Ja, Wahnsinn. Es mag das Bier gewesen sein und es mag vielleicht auch, aber das müsste man Harald jetzt vielleicht direkt mal fragen, vielleicht war es auch ein Statement im Sinne von, an mir kommt ihr nicht vorbei oder irgendwas in der Art, ich weiß es nicht. Also war aber schon sehr interessant, sehr interessant. Ja, und der Sieger, Andreas Löffler, wie gesagt, 46 Runden, sage und schreibe 308,476 Kilometer. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach der Hammer. Ich krieg gerade Gänsehaut. Ich glaube, bei den europäischen Backyard Ultras ist, glaube ich, noch keiner so lange gelaufen, oder? Soweit. Nicht so nur bei den europäischen nicht, sondern generell bei allen von diesen Qualifikationsrennen für den Hauptlauf ist das die weiteste Strecke und gleichzeitig auch die längste Zeit, wo nur zwei Läufer zusammengelaufen sind, nämlich über diese 19 oder 20 Runden, was das dann jetzt waren. Also. Sehr krasses Ding, ja. Ich gebe mal ganz kurz einen Auszug. Wir haben hier eine Zugspitzgruppe gehabt mit den Leuten, die bei der Zugspitze dabei waren, also die vier. Und da ging es immer, und laufen sie noch? Und dann ging es immer, ja, hier, und keine Ahnung, Bilder geschickt. Und ja, das war dann immer, kam dann natürlich staunend immer wieder zurück. Ja, also man kann gar nicht, also in Worte fassen, wie unglaublich das ist, was sie da abgerissen haben. Ja. Und man muss sich ja vorstellen, das waren quasi zwei Tage komplett ohne Schlaf. Ja. Und ja. Das, wenn jemand mal eine Nachtschicht hatte und dann morgens nach Hause kommt, dann weiß er nämlich ganz genau, was er als erstes machen will. Und ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich würde gerne mal nämlich wissen, wie die das so angestellt haben nach einem Tag ohne Schlaf, ob die sich überhaupt noch hingesetzt haben. Das war bestimmt dann sehr verlockend, nochmal ganz kurz die Augen zuzumachen. Ich hatte das war so mein Ansatz, deswegen wollte er die 28 laufen, damit er mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten mal kurz die Augen zumachen kann. Das hatte ich auch erst gedacht. Der kommt aber schnell wieder rein, der haut sich jetzt bestimmt mal hin oder hüpft unter die Dusche, was auch immer. Nein, der trinkt jetzt erstmal in Ruhe ein Bier. Man muss Prioritäten setzen. Ja. Definitiv. Ja, Jungs, das war auf jeden Fall ein krasses Teil und ich glaube, wir haben es ein paar Leuten näher gebracht oder interessanter gemacht, für die sowieso schon mal davon gehört haben. Ich glaube, das war mal bei Fatboys ein Thema. Der Stefan hat ja so ein bisschen durchblicken lassen, dass er, wenn es nächstes Mal nochmal gibt, nochmal dabei ist. Adrian, was sagst du dazu? Ich hätte definitiv Bock drauf, ja. Also da habe ich definitiv Blut geleckt. Ich war ja ähnlich wie der Steffen im Vorfeld auch so irgendwie durch YouTube und Videos und so weiter. Kannte ich das Ding schon und fand es auch cool. Und jetzt dabei gewesen zu sein, also wie gesagt, das hat mega Spaß gemacht. Und da jetzt da noch meinen ersten Ultra gelaufen zu sein, ja, also das ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, falls es nächste Saison irgendwie passt, wäre ich gern dabei, ja. Mal wieder. Dann vielleicht mit etwas mehr Vorbereitung, nicht ganz dann, so spontan. Genau, dann nicht so spontan, ne? Und dann, ja, genau. Ja. Ja, zwei Sachen hätte ich noch. Einmal, die Trophäe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war ein krasses Teil. Ja. Ich glaube, beim Steffen hat man es, glaube ich, auf dem Instagram-Profil geteilt. Adrian hat irgendwie nicht so viel geteilt, glaube ich. Dachte, kam ein bisschen mehr. Ich habe noch ein paar Videos gemacht, auch von euch beiden. Auf jeden Fall. Ja, das hast du mir aber nicht zugeschickt. Das habe ich auch. Das Video? Dann kann ich nochmal machen, ich glaube. Naja, vielleicht habe ich es übersehen. Egal, das ist jetzt mehr intern. jetzt habe ich leider gerade den Faden verloren. Ah, tut mir leid. Egal. Habt ihr denn noch was? Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Der Gast zuerst. Ja, also wen das Format interessiert, es gibt ja auch nicht nur den einen Backyard, es gibt auch noch diverse andere. Wer die Möglichkeit hat, vielleicht kurz nach Belgien rüber zu springen, da ist das Format auch ziemlich beliebt, sollte die Chance nutzen. Es ist eine wahnsinnig intensive Erfahrung, einer der intensivsten Läufe, die ich ehrlich gesagt bisher so mitgemacht habe. Man findet da doch so ein paar Ecken und Kanten von sich selbst, die man so vielleicht noch nicht irgendwie ausgepackt hat. Also von daher, wen das interessiert, Chance nutzen, mitmachen und sich kein Ziel setzen, sondern einfach von Runde zu Runde schauen, wie weit es geht. Ansonsten diese berühmten Meilensteine, ich glaube, da hören wirklich viele dann einfach auf an der Stelle, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Ja, das ist vielleicht auch so eine schlechte Taktik, da sich irgendwie Ziel zu setzen, bestimmte Rundenzahl zu erreichen. Ich glaube auch vermessen, da überhaupt mal dran zu denken, da vorne mitzulaufen, weil ich glaube, die Jungs, die sind da schon zu krass drauf, dass man da sagen kann, ich versuche mal, wie weit es geht. Also da sind ganz andere Kaliber dabei, wie man gesehen hat. Definitiv. 300 Kilometer, das reißt man auch nicht einfach ab. Vor allem diese seelische Belastung auch in der Nacht ohne Schlaf und weiter geht's am nächsten Morgen wieder, wahrscheinlich in der knallen Sonne. Die hatten auch stellenweise Regen da gehabt um 10. Also das hat man ja auch gesehen, wie sie mit Regenjacken da rumgelaufen sind. Ja, also die hatten auch alles mitgenommen. Gut, Adrian, Was sagst du denn? Ich kann mich dem nur anschließen. Wie gesagt, also das, was Steffen gerade gesagt hat, den kann ich mir nur anschließen. Also es ist mal ganz was anderes als jetzt so die üblichen Wettkämpfe, ne, die man so macht. Und ja, einfach mal bei Lust sich anmelden und einfach mal mitmachen. Auch spontan. Ja, auch mal spontan, so wie ich. Und dann kommt man spontan zum Ultra. Why not? Ich meine, ich schwebe immer noch so ein bisschen auf der Wolke 7. Das hast du dir verdient. Das war schon sehr, sehr klasse. Also. Ja, danke schön. Ja, Steffen, gib mir die Blumen nicht so bereitwillig weiter, weil deine Leistungen sind natürlich auch nicht... Ja, also das ist ja wirklich mega krass und das habe ich in Steffen auch beim Wettkampf auch schon gesagt, also das ist ja echt mega. Da haben wir auch nochmal kurz drüber geschnackt, wenn ich das nochmal reinbringen darf. Da hast du ja gesagt, ne Steffen, ne, was wäre gewesen, wenn, ne, ja, wenn ja. jetzt du ne, frische Beine gehabt hast und so weiter und so fort. Gut, das ist, weißt du, so hätte, ne, ist genau. nicht egal. Aber Fahrradkette, müßig, aber... Ja. Aber trotzdem, das ist, ja, das ist wirklich so ein Ding, das nimmt man nicht so im, wenn man da jetzt wirklich, ne, sag ich mal, was erreichen will, einen Meilenstein erreichen will und so. Also bei mir war das wirklich sehr spontan, die ganze Geschichte. Aber, ja, also das, wie gesagt, das ist schon was anderes, ne? Das ist ja auch knüppelhart und mental wirklich sehr fordernd. Ja. Wolltest du noch was sagen, Steffen? Ja, aber letztendlich dieses Format, um vielleicht mal so in die Welt der Ultraluft zu schnuppern, also um mal über diese, sei es jetzt 42 Kilometer oder welches persönliche Ziel oder welche Distanz man bisher erreicht hat, da den nächsten Schritt gehen zu können, dafür ist das Format eigentlich auch ein Stück weit ideal. Weil es natürlich dafür ist es sehr dankbar, ja. Das genau, stimmt. Genau. Ein kleines, kompaktes, kontrolliertes Umfeld. Man ist ja auch nie zu weit von irgendeiner VP oder wie auch immer weg. Maximal 3, was weiß ich, 4 Kilometer oder was die Hälfte dann davon ist. Da kann man einfach mal schauen, wie weit geht's denn mit einem selbst? Wenig Höhenmeter genau. Jetzt zumindest bei diesem Backyard, da gibt es auch andere, um einfach mal so die Grenze ein Stück weit verschieben zu wollen oder zu können, wenn man das möchte. Definitiv. Zum Abschluss hätte ich noch, zumindest zum Rennen, habe ich noch mir so gedacht, der Typ, der sich das ausgedacht hat, vergesse leider immer seinen Namen, aber... Gary Cantrell. Danke. Der ist ja so ein kleiner Sadist, haben wir ja schon herausgefunden. Und Ich glaube, das Schlimmste für die Athleten, die daran teilnehmen müssen, ist, die müssen später, man hat so eine kleine, ja, so ein Foto von sich, mit seinem Namen, mit seiner, ja, Fahne da stehen, also mit seiner Landesfahne. Und das kriegt man in die Hand gedrückt, so, du musst das jetzt, man gibt's einmal eine Innenseite und eine Outseite und da muss man das persönlich hinhängen, ja. Das, ja, dann nochmal zum Abschluss. Von innen auf out rüberziehen, ja. Und das tut weh. Das tut weh. Und, Es gibt, alle gucken, ich meine, jeder, bis auf den Sieger, hat jeder bei diesen Rennen ein DNF. Ja. Ne? Sogar der Zweitplatzierte, der Harald, der jetzt wirklich wahnsinnige Leistung gebracht hat, hat am Ende ein DNF da stehen. Ne? Im Endeffekt wirklich hat nur der Andreas quasi das Rennen gefinisht. Genau. Ja, Jungs, wenn von eurer Seite jetzt nichts mehr ist, mir fiel auch leider nicht mehr ein, was ich noch wollte, aber ja, ich denke, dieses Format werden wir auf der einen oder anderen Seite nochmal reinbringen, mal schauen, was uns da nochmal was einfällt, weil ich glaube, der Adrian ist gerade so gehuckt, der wird am liebsten gleich nochmal laufen. Ja, momentan hält sich das ja, noch gut, in Grenzen, aber das kommt. Wenn du weißt, wann das nächste Rennen wäre, dann wäre das vielleicht was anderes, aber egal, wollen wir nicht so weit in die Zukunft gucken. Wie gesagt, ich denke, das lässt uns erstmal, wir bleiben dran, wir beobachten das erstmal, wenn das jetzt in Deutschland mal ein bisschen größer vielleicht aufgezogen wird. Ich meine, Interessenten wären bestimmt genug da, wenn das noch ein bisschen größer wäre. Wie gesagt, bevor der Steffen das überhaupt angebracht hat, hat, glaube ich, keiner von uns hier davon überhaupt mal, außer dass man es mal gehört hat, dass es zumindest in Deutschland gibt. Ja, und jetzt haben wir noch zwei Dinge für euch. Erstens kommt jetzt der Thomas, unser Kollege hier, der euch eine kleine Sprachnachricht zukommen ließ, warum er eigentlich heute nicht da ist. Und dafür wünschen wir schon mal viel Spaß. Und zweitens ist hier noch danach ein Interview mit Patrick, der ein Wechselzone-Athlet ist und den wir natürlich die Saison begleiten und der sein Jahreshighlight hatte auf der Zugspitze. Und wie es ihm dabei ergangen ist, hört ihr dann nach dem Thomas. Und da wünschen wir euch viel Spaß damit. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für diese tollen, tollen Eindrücke bei diesen Rennen. Es hat mir auch als Zuschauer viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr kurzweilig. Es war wirklich kurzweilig. Ich habe zwischendurch, hat man natürlich sagen wir mal so um die, ja, ein paar Fotos machen, den Leuten ein bisschen entgegenlaufen, ein paar Fotos machen und so. Und ja, ein Stückchen habe ich euch auch begleitet, zumindest Adrian einmal, den Steffen ganz kurz nur. Und dazwischen habe ich mir diesen Podcast gehört, da wart ihr schon wieder da oder zumindest kamen die Ersten da. Ja, da hat man auch einen Kopf geschüttelt, wann die Ersten wieder da waren. Und dann, ja, hat man nämlich, das war wirklich sehr kurzweilig, da wart ihr alle schon wieder da. Dann ging es mal ganz kurz, ja, wie war es? Oh, heute diese Runde ein bisschen schwieriger, ah, jetzt lief es gerade wieder besser. Ja, und dann ging es wieder weiter und man hat wieder ein bisschen Podcast gehört, ein bisschen Zeit vertrieben und dann kamen sie schon wieder. Also das war wirklich ganz interessant, auch als Zuschauer. Deswegen hier, wenn es hier in der Gegend was gibt, dann bin ich auf jeden Fall am Start, weil dann kann man auch mal, sag ich mal kurz, zumindest Freunde und Familie auch wieder heimfahren und dann kommen sie wieder nach einer Zeit. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer, aber so, ja, von mir waren es 200 Kilometer, vom Adrian glaube ich ein bisschen weniger. Steffen, wie viel hast du, weißt du das noch? Ja, 100, ein paar, ich weiß es nicht genau, 130. Also oder war für alle ein bisschen, weil es nicht so, dass die Familie mal ganz kurz vorbeikommen könnte, ja, und dann wieder, ja, einfahren könnte, also muss man sich schon mal ein bisschen, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht so lang bleiben, dann blieb ich doch so lange, bis der Adrian raus war, aber alles gut. Hat dich dann doch gepackt. Ja, es war cool, ja, ich habe euch auch gerne unterstützt nochmal, aber ja, genug der vielen Worte von mir, ja, die letzten Worte gehören euch beiden, beziehungsweise vielen erstmal Dank dem, Steffen. Und genau Steffen. Dem Steffen, also mir jetzt nicht unbedingt, aber dem Steffen. Du kannst dich auch nochmal verabschieden, dann ist der Steffen dran. Du hast noch einen Anspieler von mir, den kannst du da gerne mal reinbringen. Mach ich. Oh mein Gott, ich konnte gerade nicht aus dem Auto aussteigen. Gut, von meiner Seite her einfach nur vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, euch beide dort auch vor Ort gesehen zu haben. Adrian, dich sogar dabei gehabt zu haben für einige Runden, auch wenn du immer einen Zacken schneller unterwegs warst als ich, aber das war vollkommen in Ordnung. Nein, hat wirklich Laune gemacht. Ja, und vielleicht dann bis nächstes Jahr und vielleicht auch mit Lukas. Schauen wir einfach mal. Danke euch. Danke, Steffen. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi. Ciao. Ciao. Hey Jungs, ich habe mir gerade mal ein etwas ruhigeres Plätzchen gesucht. Kurze Zwischeninfo, ja, geiles Rennen, geile Location, alles geil, hat mega Bock gemacht heute. Ja, schöne Grüße aus Elsinore. Ich freue mich schon, euch zu berichten. War echt ein tolles Rennen, sehr empfehlenswert und ich bin auch rundum zufrieden mit allem. Hätte heute nicht besser laufen können. Viele Grüße, ciao, ciao. Patrick. Hallo Adrian, ja, hallo Lukas. Hallo Patrick. Hallo. Ja, wir begleiten dich ja über deine Laufsaison und dein erstes Jahreshighlight ist jetzt Woche. Moment. Alt. Eine Woche, ja, oder? Ach, 22. Nee, eine Woche. Genau, eine Woche alt, Zugspitzlauf, 60 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Laut Uhr sogar knapp 66 und laut Ausschreibung 64, also war noch länger als gedacht, ja. Okay. Ja, krass. Erzähl doch noch mal kurz was im Vorfeld zu deiner Vorbereitung auf den Lauf. Das ist eine gute Frage, wo fange ich denn da an? Also wir hatten ja mehr oder weniger das Ganze so ein bisschen doppelt periodisiert, weil der Tobias und ich im März ja noch den Barcelona-Marathon mitgenommen haben. Und danach ging es ja quasi erst richtig spezifisch für den Zut jetzt los. Und hat ja ein bisschen Hudel am Anfang vom Jahr, vielleicht erinnerst du dich, Januar, Februar irgendwann, da hatte ich dann diese komische Zerrung, die nicht weggehen wollte. Und war bei meinem Chef irgendwann nach dem Barcelona-Marathon oder kurz davor, ich weiß auch nicht mehr, der hat ja da Entwarnung gegeben, der hat ein bisschen untersucht und das sah so aus wie eine Entzündung vom kleinen Kopf vom Biceps femoris, dem hinteren Oberschenkelmuskel. Und ja, die macht sich immer mal wieder bemerkbar, wenn ich meine Übungen mache, dann habe ich den Griff. Die wird sich auch bald geben, hoffe ich. Und als ich die Entwarnung gekriegt habe, ging es an sich wirklich gut los. Also da habe ich auch durchgestartet, sag ich mal. Und jo, und bis zum Tod blieb ich problem- und verletzungsfrei, würde ich behaupten. Okay, stimmt, jetzt wo du das nochmal erwähnst mit deiner Verletzung, das war jetzt vom Zut die Wochen überhaupt kein Thema mehr, ne? Das habe ich jetzt ziemlich vergessen, muss ich sagen. Ich wollte mich nicht verunsichern. Ja, nee, aber du hast ja gutes, also wirklich sehr kompaktes und recht hartes Training für Zut durchgezogen. Das hast du auch gut durchgehalten, einiges an Höhenmetern abgerissen. Ich habe dich mehr als einmal verflucht während den Trainingseinheiten. es lief gut an, sagen wir mal, nach dem Barcelona-Marathon, den ich ja dann aufgrund der Zerrung als Spaßwettkampf genommen habe, ohne irgendwelche Zeitziele. Und lief gut an und hat so ein kleines Tief, so Ende April, Anfang Mai, so 2-3 Wochen, wo es nicht so gut lief, die ich aber durchgezogen habe. Und danach irgendwie Mitte Mai wurden Schalter umgelegt und dann war alles super. Dann ging alles, lief alles und alles war kein Problem. Okay, ja, hört sich gut an. Lukas, Fragen noch? Mein Einsatz kommt beim Zug. Zut. beim Zug. Ja, dann kommen wir doch mal zum Zut. Wie waren die Tage davor? Der Wettkampf morgen? Donnerstags angereist, samstags war der Lauf, so ein bisschen akklimatisieren. Ich hatte ja die Erfahrung vor dem Frankfurt-Marathon letztes Jahr gemacht. Am Tag vorher anreisen ist keine gute Idee. Da habe ich ja nur 2 Stunden geschlafen oder ein paar gequetschte noch drauf. Und das war natürlich meine größte Angst, dass ich einfach vor Aufregung und vor, weiß nicht, einfach schlecht schlafe oder gar nicht schlafe. Spoiler, das war nicht der Fall. Donnerstag sind wir angereist und das Problem, das eigentliche Problem, oder nee, das vorauszusehende Problem, sollte eigentlich Tobis neugeborenes Kind sein. Der hatte dann gerade 3-4 Wochen seinen Sohn und schreiendes Kind in einer kleinen Wohnung. Wieder Spoiler, das war gar kein Problem. Die habe ich gar nicht gehört, also wenn der irgendwie geweint hat oder was, das konnte ich gut ausblenden anscheinend, oder ich habe es einfach nicht gehört. Größeres Problem und wirklich viel, viel größeres Problem, denn mir geht es ähnlich wie Thomas, wo er vor 1, 2, 3 Folgen erzählt hat, dass ich Allergieprobleme habe. Und normalerweise habe ich im Urlaub in Anführungsstrichen nie Probleme, aber an diesem Donnerstag, als wir da angereist sind und freitags, ich bin wirklich fast gestorben vor Allergie. Ich habe genießt und geschneuzt und gerotzt und geheult vor Allergie. Alles hat wehgetan, alles hat gejuckt, was meine Nerven nicht sehr zuträglich war, sagen wir mal so. Und hatte meine Allergiemedikamente dabei und die bringen hier zu Hause schon wenig. Und ja, da haben sie dann wenig bis nichts gebracht, aber das ging auch irgendwie rum, aber das hat natürlich den Nerven, hat ganz schön Nerven gekostet, sagen wir so. Die Allergie, der hat sich das durchgezogen eben bis zum Wettkampf? Bis zum Wettkampf morgen, oder war das da kein Problem? Ab Startschuss war ich im Laufmodus und da war alles okay. Also hat zur richtigen Zeit sich auch wieder gegeben. Okay. Am nächsten Tag war wieder Horror, aber anscheinend war der Adrenalinspiegel so hoch, dass der das unterdrückt hat. Ich sollte einfach jeden Tag Wettkampf machen. Halt der Tobias, der war ja auch mit von der Partie. Der war ja aber auch, glaube ich, für eine größere Distanz gemeldet. Nur das hat sich ja dann ein bisschen erledigt gehabt wegen dem Wetter. War das so? Oder irgendwie kursierte das im Internet, dass der die 100 laufen wollte oder sollte. Aber der war von vornherein für die 60 gemeldet mit mir zusammen. Okay. Dann war das für ihn ja kein Problem. Mit dem Ausfall. Uns und dich und die kleinere Runde nicht erreicht. Wie hast du das, oder wie habt ihr das alles erlebt? mit dem ganzen Shitstorm in, bei Facebook, also und überhaupt sozialen Medien. Ich habe ja kein Facebook, aber Tobi hatte dann abends, als die Nachricht rausging, hat er dann bei Twitter und Facebook und alles geschaut und ein paar Bekannte von ihm, die ich dann auch kennenlernte jetzt am Wochenende oder beziehungsweise mal die Hand geschüttelt habe, die wären dann die größere Distanz gelaufen, die haben doch schon einen riesen Shitstorm abgezogen, also unter anderem natürlich alle anderen auch oder viele andere auch. Und was ich verständlich fand, natürlich ein bisschen Ärger Luft machen, was ich natürlich doof fand, war, dass sie dann im Internet gesagt haben, jetzt also die 100 laufen wollten, jetzt laufen sie die 60 irgendwie besoffen oder irgendwie sowas kursierte da und dann machen sie einen Spaßwettkampf draus und das fand ich in dem Moment halt ungerecht uns gegenüber, dass, also wir 60er-Läufer, dass wir dann, ja, der 60er wurde so schlecht gemacht, sagen wir mal so. Und wir haben ja auch dafür trainiert und das war ja unser Highlight und wir können ja nichts dafür, dass denen ihr Lauf ausfällt. Und ja, das war im ersten Moment das so ein kleiner, so ein kleiner Downer für uns. Aber die haben sich ja alle gegeben und letztlich hat das Wetter der Organisation auch recht gegeben, dass die es abgesagt haben, von daher. Jo. Haben sie es denn hinterher eingesehen? Oder also mit denen jetzt keinen Kontakt noch, gehabt, aber so wie ich gehört habe und ihr hattet ja auch den Flo in der Folge, der war ja auch sehr einsichtig und, wie soll man das sagen, dem gut gegenübergestellt, was die da gemacht haben. Also, bitte? Demütig. Demütig. Demütig. Hoffentlich. War doch hart genug. Ja, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ich glaube, dazu wurde schon ziemlich viel und alles ausführlich gesagt. Und genug. Zum Thema. Ich finde, genau, ja. Gehen wir einfach mal zum Wettkampf über. Begleite uns mal. Oder wir begleiten dich jetzt mal durch deine Beschreibung des Wettkampfs. Ja, wir hatten penibel genau alles geplant und gepackt. Und am Abend vorher, freitags war ja das Briefing abends. Da haben wir uns dann noch getroffen, kurz im Zelt da, oder wie man das nennt, in der Halle da. Und wir haben die Taschen noch zwei- und dreimal aus- und wieder eingepackt, ob wirklich alles drin ist. Und wir haben auf unserem Essenstisch alles bereitgelegt. Der ganze Tisch lag voll mit Gels und Stirnlampen und Wetterjacken, wie heißt das, Regenjacken. Und den ganzen Zeug, das wir irgendwie in die Tasche einpacken mussten. Und sind dann letztlich 4.30 Uhr hat der Wecker geklingelt, weil wir wurden ja dann auch früher zum Wettkampf gebeten. 8 Uhr war Anpfiff. Normalerweise sollte 10 Uhr dann sein. Das wäre eine humanere Zeit gewesen, aber so waren wir auch abends schneller fertig. Und ja, 4:30 haben wir gefrühstückt. Ich habe meine Frühstücksroutine nicht verändert. Meine Wettkampfroutine besteht immer aus Haferflocken mit Datteln, ein bisschen Obst drin und paar Nüsse, das ist so mein Standardessen, das vertrage ich gut, das ist schnell durchverdaut und damit habe ich schon nie Probleme gehabt. Jo, dann haben wir nochmal die Taschen kontrolliert natürlich und haben unser Wasser aufgefüllt. Ich hatte eine große 2 Liter Blase Wasser auf dem Rücken und diese zwei Soft Flask vorne in der Weste, die hatte ich mit Gels voll gemacht, wie du mir geraten hattest, Adrian, mit die Gels in Wasser gelöst. Und hatte dann noch so diese Shoes von GU dabei, diese viereckigen Kaugummi-Dinger. Weiß nicht genau, wie man die nennt, Blocks, glaube ich. Mhm. Und zwei Packen mal 100 Gramm Grießbrei. Und dann jo, sind wir auf zum Bus. Ne, wir sind im Auto nach Greinau. Wir haben ja noch ein bisschen in Garmisch gewohnt. Wir sind, boah, das waren 3 Minuten Autofahrt bis zu dem Parkplatz und da war das erste Problem, die Nerven lagen natürlich blank und der Bus, der vom Parkplatz zum Shuttlebus fahren sollte, der kam nicht und dann mussten wir noch so ja, 2,5 Kilometer ungefähr zum Bus gehen vom Parkplatz und ja, dann immer los bis nach Leutasch. Ich merke gerade, wieso ich glaube, Rennen, also das Rennen hatte ich ja schon mal gemacht vor ein paar Jahren, und ich merke gerade so, glaube ich, wo du das erzählst, dass mir so ein bisschen diese Aufregung mittlerweile fehlt. Also ich habe, glaube ich, einmal so die Tasche kurz vor der Wettkampfbesprechung gepackt und dann lag die da in der Ecke. Letztes Jahr in der Entscheidungsphase, welchen Lauf wir nehmen, es war klar, dass wir Zugspitze laufen, es war nicht klar, welche Distanz. Und der Tobi hat damals einen schönen Satz gesagt, 39 Kilometer schaffe ich auch jetzt, hat er letztes Jahr gesagt. 64 schaffen wir nicht. Das war unsere Entscheidung, dann die höhere Distanz zu laufen. Marathon hatten wir schon mal. Vielleicht musst du dann doch auf Ultra gehen. Nächstes Jahr. Lukas, das ist eine Aufforderung. Ja, bevor wir da weiter drauf eingehen, würde ich dich mal bitten, die so deine Taschenkontrolle zu beschreiben, weil ich sag mal, wie du vielleicht schon von der vorigen Folge gehört hast, dass bei uns so ein bisschen läppisch war, die Kontrolle nicht so. Ja, kam drauf an, bei wem du standst. Wir haben uns einfach in eine Reihe gestellt. Wir hatten ja dann zwei Startblöcke, weil wir sind mit, ich weiß nicht genau, mit 1000 Leuten da gestartet. Keine Ahnung, ob die Zahl stimmt, aber wir sind mit vielen Leuten gestartet, weil die 100er und die 80er ja bei uns waren. Und haben uns einfach in Startblock 2 schon mal hingestellt. Die hatten mit 10 Minuten oder Viertelstunde Verzögerung die beiden Startblöcke starten lassen. Und wir wollten ja keine Zeit reißen, von daher haben wir uns Startblock 2 hingestellt. Und die Gute, die hat uns schon relativ, also wir mussten alles einmal nochmal auspacken, sagen wir so. Und ja, da fand das ich ja auch, also, löblich. War ja auch okay, man musste ja mitholen, von daher, wer da jetzt Sachen nicht dabei hatte, der ist ja wirklich blöd, also, das stand ja auch groß und breit auf der Internetseite. Ich habe jetzt keinen gesehen, der weil er was vergessen hatte oder was nicht teilnehmen durfte, aber hoffe, dass sie da auch konsequent waren dann. Und ich hatte einzig keine lange Hose, also ich hatte eine kurze Hose, die über die Knie geht, so gerade über die Patella rüber und so Wadenstütz, wie heißen die, Kompressionsstrümpfe. Und die hat dann den Tobi gefragt, wir haben zusammen das ausgepackt und eingepackt, hast du eine lange Hose dabei? Und er sagte, ja, ich habe Wechselklamotten hinten drin. Und dann hat sie mich komisch angeguckt und ich habe genickt und das war meine einzige Lüge an dem Tag. Naja, im Endeffekt durfte du keine Haut sehen und das hast du ja. Ich habe extra die Stulpen sehr hochgezogen und die Hose sehr weit runter, also das Knie war bedeckt, ja. Ja, ich denke, daran soll es nicht hapern. Aber ja, ich meine, bei euch ist es ein bisschen was anderes, denke ich. Ihr habt ja noch die viel weitere Distanz und es gab ja auch welche, die spät abends im Dunkeln angekommen sind. Von daher ist das natürlich, glaube ich, da ja, jetzt, ein bisschen was anderes. Wenn wir jetzt noch 2 Stunden später gestartet wären, dann wäre es ja auch wahrscheinlich sehr kalt geworden einfach auch. Also es war so schon recht frisch oben, sagen wir so. Gut, aber bevor wir noch hochgehen, habt ihr ja noch einen Berg zu überwinden gehabt. Der kam, glaube ich, so fast direkt, oder? Ich habe nochmal bei Strava extra, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, extra nochmal geguckt. Wir hatten so ein 3 Kilometer Einlaufründchen und ja, als das rum war, da kam der Berg zum Scharnitzjoch und das waren 5 Kilometer mit so 900 Höhenmetern. Und das war schon sehr ordentlich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, das war ja auch der Abschnitt, der so ein bisschen gefährlich war und da, wo der ganze Schnee noch lag. Und ich habe sogar Bilder gesehen, da sind sogar welche den Berg runtergerutscht. Ich frage mich zwar, wie die das angestellt haben, aber der Schnee, gut, das muss der, vielleicht. Nee, ich fange anders an. Die gefährlichen Stellen waren insofern, weil da war so eine lange Menschenschlange, du hattest halt teilweise angestanden. Da war ein Single Trail, den du auch nur wirklich Single laufen konntest. Da kamen keine zwei Leute nebeneinander. Und die, wir haben da teilweise 10 Minuten mal gestanden, um überhaupt in diesen Single Trail reinzukommen. Und dann haben wir ja relativ lang gebraucht, bis wir oben waren. Und da waren schon sehr viele Leute durch, da ist schon so eine Kuhle reingegangen worden in den Schnee und da sind die einfach durchgerutscht. auf den Arsch gesetzt und runtergerutscht. Mhm. Aber da ist man noch nass. Ja, aber ich glaube, also du wurdest auch so nass. Wir sind so oft hingefallen und sowohl Tobi okay. wie aus, als auch ich sind ganz uncharmant einer oder zwei Damen hinten reingerutscht und haben der den ganzen Schnee in den Rücken geschoben. Also die war sehr froh mit mir in dem Fall. Und aber die Füße waren sowieso danach nass. Also die haben auch so geplatscht, wenn du aufgetreten bist, wenn du so die Strümpfe so nass hast. Und das hast du aber Kilometer später schon nicht mehr gemerkt. Okay. Und das Blöde war halt nur durch die Schlange und dadurch, dass wir diese Art von Steigung nicht gewöhnt sind, haben wir relativ lange hochgebraucht und wollten bergunter Zeit gut machen, aber das war nicht drin im Schnee. Also letztendlich hätte ich mich einfach auf den Arsch setzen sollen und runterrutschen, aber irgendwie war das in dem Moment keine Option. Das Einzige, was ich anders machen würde. Ja, und dann sind wir halt auch nochmal runtergegangen, den Schnee entlang, und hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und dieses Schneefeld war so ein Kilometer oder sowas, weiß ich nicht ganz genau. Und da haben die Oberschenkel richtig gebrannt danach, also das hat echt Körner gekostet. Ja, also bei euch ist das ja auch so, dass ihr solche Steigungen eigentlich gar nicht gewöhnt seid, gell? Also das kann man gar nicht so richtig gut trainieren. Also ich habe das auch gemerkt, spätestens als hoch zur Alpspitze ging, da ging mir auch dann irgendwann die Kraft aus, weiter immer hoch zu steigen. Und also so krasse Steigungen kenne ich persönlich nicht. Hattet ihr vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit, das doch mal zu trainieren? Also wir haben schon ein paar Hügelchen hier, aber 1000 Höhenmeter am Stück, das ist halt unmöglich hier zu trainieren. Und das geht, also da haben wir keine so großen Berge, haben wir nicht hier. Wir haben ein recht welliges Terrain hier bei uns, aber das ist unmöglich. Nicht diese Steigungen, nee. Jo, dann, wie gesagt, so oben auf dem Scharnitzjoch, auf dem ersten Berg war so Kilometer 8. Und der erste VP war bei Kilometer 15, den wir dann so mit einer halben Stunde zum Cut-Off geschafft haben. Also 3 Stunden haben wir gebraucht für 15 Kilometer. Und Cut-Off war bei 3:30. Da musste ich schon meine große Blase voll machen wieder. Die war schon gut leer getrunken. Der Berg hat mich ganz schön viel gekostet. Runter konnte ich Schnee trinken. Und dann kam das einzige wirklich flache Stück so bis zum nächsten VP. Der war bei Kilometer 25. Und den haben wir auch, also so eine stabile 5,50 bis 6er Pace haben wir den durchgestanden. Und da haben wir dann auch zum Cut-Off eine halbe Stunde gut gemacht. Da sind wir bei 4 Stunden 50, habe ich mir aufgeschrieben, bei 25 Kilometer reingekommen. Und der Cut-Off war bei 4,30 sind wir reingekommen und der Cut-Off war bei 4,30. Und da hatten wir aber auch Unterstützung, wir haben einen Saarländer, den Kai, den ich hier herzlich grüßen möchte, den kennengelernt, der hier bei uns in der Gegend, also Saarland, Rheinland-Pfalz nebeneinander, der bei uns in der Gegend sehr viele Läufe läuft, wo wir auch schon gesehen haben, aber so richtig gesprochen haben wir noch nie, und da mussten wir dann in Bayern sein, um das zu schaffen. Und der ist dann eigentlich seit dem ersten VP mit uns mitgelaufen, mit einem Kollegen von ihm. Und dann sind wir zusammen weiter Richtung dritter VP, und dann fing dieses, das fand ich ganz witzig, in eurer letzten Folge sagte der Flo, dass die Strecke danach, nach dem ersten VP, gut laufbar war, und das fand ich nicht. Das ist ja ein anderer Trainingsstand, als ich bin, aber das war doch, jede Steigung war so steil, die sind wir immer gegangen, und auch wenn die kurz waren teilweise, das hat eigentlich noch mehr Kraft gekostet, immer so 2-3 Minuten nach oben gehen und dann wieder 10 Minuten laufen, dann wieder 3 Minuten hoch und dann 1 Minute laufen. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet, der Wechsel immer wieder. Und der hat mich ganz schön fertig gemacht. Ich hatte nur eine Frage und eine Feststellung, weil du sagst das Flo, aber du meinst Marcel, der war letztes Mal bei uns. Marcel Neumann. nee, der Marcel. Aber gut, naja, gar kein Problem. Genau. Meine Frage war, der zweite Verpflegungspunkt war der an dem See. Ist das der? Okay, das war der dritte, okay. Weil das wäre dann die Strecke, wo wir auch quasi fast, ja, ich glaube, das war Kilometer 5 bei uns. Da hatte ich auch meine erste größere Krise. Also da zwischen Kilometer 25 und 30 war das erste größere Tief. Und da muss ich wirklich Kudos zum Kai, dem Saarländer, der hat mich da wirklich rausgeholt. Er hat einfach geredet und gelacht und war gut gelaunt und hat mich dadurch irgendwie wieder hochgebracht. Und bei Kilometer 30 sollten eigentlich Tobis Frau und meine Freundin stehen bzw. sein. Und leider haben wir uns da verpasst, aber das hat dann auch nochmal so ein bisschen die Beine etwas leichter gemacht, dahin zu laufen. Und dann sind wir halt da nochmal hin, haben alles aufgefüllt, mehr oder weniger, das, was aufgefüllt werden musste. Und ja, sind dann weiter. Und dann kam das hässliche Stück. Ich wollte gerade sagen, dann kam das. Das Problem war auch, die Uhren und die Streckenangaben, die sind ja meistens unterschiedlich. Und bei so einer Strecke, wenn du so lange unterwegs bist, dann tun 2 Kilometer schon weh. Also ich sag mal, der VP3 sollte eigentlich bei 27,9, glaube ich, sein. Und ich hatte halt schon 30, irgendwas auf der Uhr. Die 2 Kilometer getan im Kopf. Weil ich dachte, jetzt kommt doch der Versorgungspunkt, jetzt kannst du noch ein bisschen anhalten, kannst du mal setzen, du kannst mal auffüllen und kannst mal was essen. Und der kam und kam einfach nicht. Und hat auch zu meinem Tief geführt, sagen wir mal so. Ich muss wieder schmunzeln, weil das eigentlich wieder komplett konträr zu meiner Renntaktik ist. Ich gucke mir das gar nicht an, wann die kommen, weil das ist halt der Mindset, den ich vermeiden will. Und dann sage ich, ich war immer überrascht, dass er auf einmal da war. Aber gut, bei mir ist auch ein bisschen anders. Also so habe ich auch noch nie vorbereitet. Beim Straßenmarathon, das sind ja die längsten Strecken, die ich bis jetzt gehabt habe. Da ist ja auch alle, weiß ich nicht, 5 Kilometer oder so was essen, alle 2,5 was trinken. Und das ist ja relativ symmetrisch geregelt da. Und hier ist ja, innerhalb von, was habe ich jetzt gesagt, bei 15, bei 25 und bei 30, das ist ja, alle 5 Kilometer mit einer 10 Kilometer Pause dazwischen. Aber da hatte ich mich das erste Mal auch wirklich vorbereitet mit einer, in Anführungsstrichen, Taktik, was ich vorher auch noch nie gemacht habe. Ja. So, dann kam der lange Anstieg. Also eigentlich kam ja vorher noch der Partnerklamm, den ich ja sehr furchtbar fand. Das ist der Teil, den ich sehr spaßig fand. Der nächste VP sollte dann bei Kilometer 46 sein. Also wir haben uns auch immer von VP zu VP gehangelt. Und das waren 14 bis 16 Kilometer dazwischen. Die längste Strecke, die dann zwischen den VPs bewältigt werden musste. Und das hat wirklich, das war wirklich lang. Und trotzdem haben wir das relativ gut gemacht. Und wir haben 2 Stunden zu den Cut-Off-Zeiten rausgelaufen, was ja vorher eine halbe Stunde war. Also sind wir ja doch schneller gewesen als auf dem ersten Stück. Da hatte aber der Tobi das erste große Tief. Und den mussten wir dann zusammen, der Kai und ich, zusammen rausziehen irgendwo. Was aber auch geklappt hat. Und lese ich gerade, ich habe gerade die Orientierung in meinen Unterlagen verloren. Ah ja, dann kam VP4 bei Kilometer 46. Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, 6 hatten wir insgesamt. Wo war denn der da? Ich habe gerade gar kein Bild mehr vor Augen, weil ich auch so gut wie alles vergessen habe. Also ich weiß, dass der eigentlich bei diesem Häuschen war, was so, du läufst links an dem Häuschen neben dran und dann läufst du quasi so eine 180-Grad-Kehre und dann bist du bei dem VP. Nee, hab ich keine Ahnung mehr von. da war ich. Da warst du wahrscheinlich gut, sind über Marathon-Distanz, das war ja auch Neuland für mich. Marathon war bis dahin meine längste Strecke und da war Kilometer 46 und da war ich schon, lustigerweise, war so auch um die 42 Kilometer rum, hatte ich einmal ganz kurz richtig schwere Beine, so für 10 Minuten. Und als der Körper dann gemerkt hat, ah, scheiße, hier ist jetzt doch nicht Schluss, wie sonst immer, dann ist auch weitergelaufen. Und da, ja, war ganz witzig zu sehen, dass ja, die neue Distanz dann angenommen wurde von den Beinen. Da habe ich wiederum ganz andere Erfahrungen als am letzten Freitag gemacht. Ja, die dann war noch 2 Kilometer ausruhen, also von diesem VP, an den ich mich nicht mehr erinnere, bis dann zum Fuß von dem Berg, der ganz hoch geht. Und das war dann Kilometer 48 bis 55, 7 Kilometer mit 1100 Höhenmetern. Und die haben mir alles genommen und alles abverlangt. Und da hatte ich, ja, wenn der Tobi da nicht dabei gewesen wäre und der keine dabei gewesen wäre, da hätte ich, glaube ich, aufgehört. Was mir nicht viel gebracht hätte, weil ich hätte hochgemusst und da hätte ich jetzt abgeholt werden können. Oder ich wäre zurückgelaufen, ja genau, ging auch noch. Oder liefst zurück. Da war ich wirklich am Ende. Und die, wir haben auf diesen 7 Kilometern 5 oder 6 Mal Pause machen müssen, weil entweder der Tobi durch war oder ich durch war. Mir war schlecht und da fing, ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Gut, da waren wir auch schon, waren wir schon so 9 Stunden unterwegs, 9 Stunden 30. Und ja, es war einfach, da war ich einfach am Ende. Ja, glaub mir, Patrick, das versteht jeder, der da einmal hochgegangen ist. Dass, also jeder, der einmal da hochgegangen ist, wird sich genau in deine Lage versetzen können. Der war hart. Und das Fiese war, der ging so in Serpentinen hoch oder beziehungsweise, ich glaube letztlich, in dem Moment war es fies. Im Rückblicken sage ich, das war eigentlich sehr gut, weil der ging so in Serpentinen hoch und ganz oben haben Helfer oder Bergwachtleute gestanden, die mit so einer Glocke gebimmelt haben. Und die hast du schon sehr früh gehört. Und die kam immer näher und ich habe dann immer gesagt, oh komm, noch 2 Kurven, dann hast du sie. Und dann waren 2 Kurven rum. Und dann dachte ich, ah ja, vielleicht die nächste Kurve noch. Und dann, ah ja, vielleicht sind doch noch 38 Kurven. Aber und dann kamen sie halt irgendwann. Und ja, das war in dem Moment immer, hat das wehgetan, wenn ich um die Kurve war und sagte, ah nee, da ist noch eine Kurve. Aber die Hoffnung, dann hinter der nächsten Kurve dann Ende zu sehen, war dann immer doch irgendwie gut. Ja, das ist aber auch manchmal trügerisch, denn der Patrick, der mit uns quasi mit war, der hatte ja erzählt, dass er das schon recht früh gehört hat und dass er sich daran so ein bisschen hochziehen wollte, aber es hat noch ewig gedauert und das hat ihn eher einen Downer verpasst und bei uns haben sie also zu der Zeit noch eher geklatscht und ich habe die dann auch recht spät gehört und ich habe gedacht, oh, es muss bald da sein und da konnte ich mich zum Beispiel hochhangeln und das war schon, halt, ja gut, ich hatte keine Musik oder nichts an, weil ich, das konnte ich dann um den Moment nicht. Deswegen habe ich so wahrscheinlich relativ früh gehört, keine Ahnung. Ja, Andi, hast ja gesagt, eine Glocke, also da ist ja, bei uns waren ja nur Leute, die geklatscht haben. Anders, ja. Du sagtest, du hast jetzt 9 Stunden gebraucht, ihr seid um 8 gestartet, somit ging die Sonne so langsam unter für euch. Im übertragenen und im richtigen Sinne, ja. Ja. Touché. Und ja gut, dann waren wir oben und haben uns, da war so eine Bank und so eine Bergwachtstation, also ich war dann nochmal so vom Mindset her auch oben, dass ich nicht mehr aufhören wollte, ich weiterlaufen wollte. Ne, ich wollte nicht weiterlaufen, ich wollte weitergehen. Mir war aber immer noch unglaublich schlecht und oben war so eine Bank und da haben wir uns auch mal 10 Minuten draufgesetzt und durchgeatmet und die Stöcke mal weggeschmissen und ja, und alles das gemacht, was wir vorher nicht gemacht haben. Pause, Essen und das erste Feste haben wir immer so festes Essen, das hat dann immer ganz gut geholfen und der Grießbrei war immer ganz gut, obwohl der recht flüssig war, aber das ging auch noch, da hast du immer das Gefühl, jetzt wird im Bauch und nach den 10 Minuten ging es mir auch ganz gut. Dann habe ich, weil ich die ganze Zeit kein Netz hatte, habe ich so eine Bergwachtfrau gefragt, ob ich gerade meine Freundin anrufen konnte und dass die noch weiß, dass wir leben. Und ja, das war so Kilometer 48 ungefähr. Kilometer 52 ungefähr. Und Jo. Dann ging es zum VP5. Geradewegs. Die hat sich gefreut. Die hat sich erstmal gefreut, ob wir noch leben, ja. Die haben aber ganz gemütlich im Hotel gesessen und Mittagsschläfchen gemacht oder weiß ich schon was. Ihr hattet jetzt nicht irgendwie so ein Race Day Me-Gedöns oder so? Ich hatte irgendwann kein Internetempfang mehr und dann bei Kilometer 7 sagte der, wir wären stehen geblieben. Und den habe ich dann auch bei der 30 Kilometer Wagen ausgemacht, weil das hat auch einfach kein Internet mehr gefunden. Ja, oben auf der Zugspitze gibt es kein Internet. Völlig, völlig überraschend. Ja. Gut, siehst du, das ist aber wieder konträr zu meinem Plan, weil damals, als ich da aufgetaucht bin, da oben, wenn du aus diesen 17 rauskommst, war damals vor 5 Jahren noch der Verpflegungspunkt und ich war total irritiert und erstmal down, dass da nichts war. Ja, du freust dich halt da oben, jetzt gibt's Verpflegung, weißt du, und ich habe schon mein Wasser bis dahin leer getrunken. Das Gemeine war, du sahst ja den übernächsten Verpflegungspunkt, hast du gesehen? Der war so rechts, ein bisschen unterhalb von dir und du wusstest, du musst jetzt noch einmal ein bisschen hoch. Ja. Genau, du musstest noch einmal hoch. Wie weit hoch war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber das hat noch mal ein bisschen Körner gekostet. Und wir sind dann weiter marschiert und sind dann bis zum VP5. Der war bei Kilometer 52. Und da war der Kai, der ist uns zwischenzeitlich mal weggelaufen. Der hat da geschlagene 20 Minuten auf uns gewartet. Und hat gesagt, bei 30 wäre er weitergelaufen, aber 20 wollte er noch warten. Und da haben wir nochmal, habe ich eine Suppe getrunken, so eine warme Suppe, die hat echt gut getan. Und dann bin ich frohen Mutes weiter, weil ich wusste ja, auf der anderen Seite ist der nächste Verpflegungspunkt. Und dann kam wirklich das ganz harte Stück nach den harten Stücken. Der Loop des Todes. Wirklich, also des Todes, ja. Und es ging ja nochmal so steil hoch wie vorher und es waren nochmal 400 Höhenmeter und wir sind mit einer 30er Pace da hoch, also wirklich geschleppt. Und wieder habe ich da eine Glocke gehört von irgendwelchen Helfern, sehr früh, und dachte, jetzt muss doch endlich dieser scheiß Gipfel da sein. Und meine ganze gute Laune vom Verpflegungspunkt war verflogen und als wir oben waren, hatte ich mein drittes dann richtiges Tief und konnte auch nicht mehr bergab laufen. Also das war gar nicht so steil, aber wenn ich gelaufen bin, wurde mir schlecht und hat Bauchweh gehabt und also kein richtiges Übelkeitsweh, sondern es hat einfach wehgetan, wenn der Bauch irgendwie an sich anstrengen musste. Und auch wenn ich reingedrückt habe, ich habe dann so ein bisschen probiert, drauf rumzudrücken, das hat auch wehgetan. Also war ganz komisch. Ich war sehr weit drüber. Okay. Hört sich auch an. Aber dann, als ich auf die Uhr geguckt habe und gesehen habe, hey, das sind noch weniger als 10 Kilometer, laut Plan, das klingt doch ganz gut. Und dann sind wir auch nochmal in sowas ähnliches wie ein Trab übergegangen, bergab. Und dann kam nochmal so eine ganz kleine Steigung und die war gar kein Problem. Also die sind wir gegangen, aber da habe ich noch wieder geredet und da war ich auch wieder ansprechbar und ja, das ging alles ganz gut. Und dann kam der letzte VP und da war ein nettes Mädel, die dann schon gelächelt hat, ey, sieht doch super aus noch, und hier kamen welche an, die sahen ganz anders aus und die wahrscheinlich zu jedem, aber in dem Moment fühlte ich mich wirklich gut. Und dann sagte sie zu mir, hey, sind nur noch 5,5 Kilometer. Und dann habe ich gedacht, krass, nur noch 5 Kilometer. Und da war schlagartig alle Müdigkeit weg, alle Schmerzen waren weg. Und dann sind wir diesen Downhill noch relativ flott runtergerannt. Also, ohne Lampe. Wir hatten noch gerade so viel Tageslicht. Und die war ganz unten in der Tasche, die war ich sofort rauszukramen. Die haben wir einfach, das Risiko sind wir eingegangen, aber wir haben noch gut gesehen und du hast ja auch in der letzten Folge erklärt, dass das da so ein bisschen rutschig war und alles, das habe ich alles gar nicht mehr gemerkt, also ich bin einfach gelaufen und ja, laut Strava in einer 8.30er Pace, das hat sich angefühlt wie eine 3.30er Pace, aber ja, das Ziel war nah. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich bin auch da runter und dann habe ich irgendwann, hat er Kilometer mir angezeigt und da hat er so 8 irgendwas für den Kilometer. Du bist doch so schnell unterwegs. Das kann doch gar nicht sein. Das war verrückt. Jo. Und, wie war der Zieleinlauf? Wie war der Zieleinlauf? Genau, wir sind mit dem Ziel gehannert. Und die Grundschule in Greinau hat ja diese Schilder angefertigt, die ab dem Parkplatz da, den weiß nicht, wie der heißt, der Z2 hieß, der war der ausgeschildert. Und wie war das denn? Ich glaube, genau, das war der Parkplatz zum Höhlentauklamm. Von da an waren so Schilder angebracht, oder schon ein bisschen vorher, du schaffst das und nicht mehr weit und weißt du, das Ziel ist nah. Immer so kleine Bilder, die gemalt wurden, und das hat wirklich, wirklich motiviert und hat schon so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben, weil den Weg sind wir ja morgens schon gegangen zum Start. Also wir wussten ja, jetzt sind noch 2 Kilometer. Und dann haben wir ganz in dieser Straße, wo die ganzen Hotels sind, also auf der Hauptstraße, da kam Tobis Papa uns entgegengelaufen und dann ist er noch ein Stück mitgelaufen und an diesem See kurz vorm Zieleinschluss standen alle die Mädels und mit Mutter und Kind und meine Freundin und dann sind wir einfach ins Ziel und dann waren wir fertig. Nach 12 Stunden 32 und 16. Überhaupt nicht. Also, ich habe auch mit Adrian letzte Woche telefoniert und habe gesagt, Zeit hat seine Relevanz während dem Lauf auch verloren. Ich habe auch gar nicht gemerkt, wie lange ich unterwegs war eigentlich, weil 12 Stunden ist ja wirklich lang. Und so lang war ich noch nie auf den Füßen, so lange war ich noch nie wach. Und Zeit hat ganz seine Relevanz verloren auf dem Lauf. Ja, auf der Strecke sowieso. Jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar, wir hatten unserem Apartment noch ein bisschen diskutiert, wann eigentlich der Cut-Off war, weil wir meinten, er wäre um 21 Uhr, aber vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also müsste 21 Uhr gewesen sein, ja. Okay, weil viele kamen ja viel später rein. Das hatte die ich haben verstanden. Ja eine Viertelstunde wegen Startblock 2, das könnte noch sein, aber jetzt viel später, ist ja nicht 21.15 Uhr. Weil ich meine, die letzten kamen um 16 Stunden 2 Minuten, soweit ich weiß, oder kurz. Die Frage ist, den Dreh, also die Frage plus minus 5 Minuten. Einfach nur in der Wertung disqualifiziert worden. Ich denke, wenn, ich weiß ja nicht, ob die noch eine Medaille gekriegt haben, ich denke schon, weil die sind ja immerhin die scheiß 60 Kilometer gelaufen. Hab keine Ahnung. Naja, ist jetzt auch egal. Letztlich habe ich auch eben habe ich noch mal geguckt. Ja, auf jeden Fall. Dieser letzte Anstieg von ganz unten bis ganz oben, also zweimal Kuhglocken von VP 4 bis 6, hat 1 Stunde 30 gedauert für 7 Kilometer. Also die haben mich ganz schön zerfetzt. An dem Tag warst du nicht der Einzige und dennoch eine bravouröse Leistung. Ich glaube, das schaffen so auch nicht unbedingt viele. Auf jeden Fall sehr viel Glückwunsch von unserer Seite. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, was ist denn deine nächsten Ziele dann jetzt? Weißt du das schon? Hast du da was geplant gehabt oder wie sieht euer Trainingsplan denn weiter so aus? Die nächsten Ziele sind ganz viel Schlafen und Ausruhen. Und habe mir einen 2 Wochen lauffrei auferlegt. Das ist ja auch bald schon zu Ende. Nee, habe ich mir auch. Du da, der Coach? 2 Wochen mal Füße stillhalten, beziehungsweise Fahrrad fahren, Fitnessstudio und keine Ahnung was. Alles das, wofür ich die letzten Wochen keine Zeit. Genauso. Familie kümmern. Und dann haben wir letzte Woche mal telefoniert, wie die Zukunft so aussieht. Da stehen dieses Jahr noch 3 Gaudi-Wettkämpfe zu Buche. Ein 3x Trail, das weiß ich schon. Also von der Straße hat es mich weggezogen, auf jeden Fall. War ja vorher schon kein großer Straßenwettkampffreund, aber dieses Panorama da hat mich doch dann ganz von den Straßen weggezogen. Das sind aber wirklich kleinere Sachen. 12 Kilometer laufen, 15 Kilometer laufen, einer, der dann etwas länger ist mit 30. Die werde ich aber wirklich nur zum Spaß angehen. Und genau, Aussicht genießen. Fotos machen. Und dann haben wir gesagt, mein Opa hat zwei Bestzeiten, die es noch, drei Bestzeiten, die es noch zu schlagen gilt. Einmal hat er eine 18:20 auf dem 5er und dann hat er eine 37:25 auf dem 10er und er hat eine 3:15 auf dem Marathon. 3 Stunden 15 und war gequetscht. Und das sind die nächsten 10 Jahre, keine Ahnung was. Also, es sind auch krasse Zeiten, aber auch nicht unschaffbar, aber dennoch wird das ein hartes Stück Arbeit. Vor allem je kürzer, je heftiger. Aber wir werden jetzt das nächste halbe Jahr mal den Grund legen und da bin ich gar nicht zeitlich limitiert. Ich sehe an dir, Lukas, wie alt bist du jetzt? 36, dann 36 ich bald. Gute 8 Jahre, um den Marathon so schnell oder ähnlich schnell zu laufen. Wenn sich das überhaupt nur juckt, also ich weiß es nicht, Straßenmarathons ist ja dann halt ein anderes Pflaster als jetzt so Ultras, also beziehungsweise. Mein Masterplan ist eigentlich, immer pro Halbjahr dazu zu splitten. Also ein halbes Jahr lang und langsam und ein halbes Jahr kurz und schnell. Wenn das realistisch ist, das sehe ich halt jetzt. Das müssen wir ausprobieren. Und jetzt ist erstmal ja ein bisschen zu Hause sein, bisschen mehr zu Hause sein und habe ja fleißig die Wechselzone-Folge gehört mit Familien und Sport unter einen Hut zu bringen und ja, ich denke, wenn ich ein halbes Jahr kriege, meine Freundin mich entbehrt und das andere halbe Jahr bin ich dann zu Hause. Ja, jo. Auf jeden Fall ein guter Plan. Jo. Genau. Patrick, wir wünschen dir noch eine super gute Erholung. Nee. Deine Saison ist noch nicht ganz rum. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal zu Ende der Saison hören. Auf jeden Fall. Und danke fürs Interview. Und ja, nochmal, ich ziehe alle meine Hüte vor deiner Leistung. Nächstes Jahr kann ich ja für dich den Pacer spielen. Planst du noch mal nächstes Jahr? Ich habe noch keine konkreten Pläne jetzt. Erstmal diese 10er. Ich habe heute mich für einen angemeldet Adrian, wann hat geschrieben? Anfang Oktober? Ende September. 22. September. Und ich habe mich noch vollkommen verrückt für einen Triathlon angemeldet im August. Nicht nur ein Triathlon. Wie nennen wir das? Keine Ahnung. Genau, ein externer Triathlon. Der erste Triathlon direkt extra. Nicht schlecht. Man hört, du hörst so viel genau. Wechselzone. Der wird aber auch ein Spaßwettkampf. Also da werde ich schön mit meinem Badekäppchen Brust schwimmen und ich werde mit meinem Mountainbike da die, vielleicht schiebe ich den Berg hoch, ich weiß es nicht. In Schalkenmeeren, das ist 20 Minuten von mir hier. Und im August ist ja die Prognose für gutes Wetter noch gegeben. Ja, aber ich würde schon gern, oder sagen wir so, während so Ultras sagst natürlich immer, ich werde nie wieder laufen, ich werde nie wieder irgendwie sowas machen, aber da gehen keine 5 Stunden ins Land, da hast du schon andere Pläne und ich habe noch keine konkreten Pläne, ich habe ein paar Läufe rausgesucht, die cool wären. Und dann, vielleicht wird das nächstes Jahr ein Ultra, auf jeden Fall wird es ein Traillauf. Und wenn ein Trailmarathon wird, das ist ja eine andere Herausforderung schon wieder als ein Straßenmarathon. Du weißt ja, nächstes Jahr ist Ultra. Ich weiß, 10 Jahre, aber da war ich jetzt einmal, da bleibe ich erstmal weg. Da liegt zu viel Schweiß und Tränen von mir auf der Bahn. Ja, aber die 20 Kilometer davor noch nicht. So. Das wird die Rektorkutsche verfolgen. Gut, Patrick, nochmal sehr vielen Dank. Ja, dankeschön. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf jeden Fall. Tschüssi. Tschüss. Ciao.